der Weg zu einer einzelwissenschaftlichen Theorie auf der Basis der kritischen Psychologie am Beispiel der Orientierung. Wie ist da dieser Weg zu charakterisieren? Er besteht erstens darin, dass eine praktische Notwendigkeit für die Theorie existiert, also in dem Fall für die Orientierungstheorie. Und dann beginnt erstmal die Suche nach einer passenden Theorie im Mainstream, weil man ja nicht unbedingt alles von vorne neu erfinden kann. Und da, so kommt man zu dem Einstellungskonzept in der Sozialpsychologie. Die liegt sozusagen sehr nahe. Der dritte Schritt ist dann eine phänomenologische Bestimmung von Orientierung. Holzkamp hat das selbst praktiziert in dem Lernbuch zum Thema Lernen. Versucht zu bestimmen, was ist überhaupt Lernen und so. Und er unterscheidet dann zum Beispiel zwischen Behalten und Erinnern, dass das einen Unterschied gibt. Und dieser Unterschied ist ziemlich fundamental, kann man phänomenologisch herausarbeiten, ohne dass man noch groß forscht. Und daran haben wir uns orientiert und haben das für den Begriff der Orientierung versucht. Es folgt dann nach dieser phänomenologischen Bestimmung, die ja sehr nah an der Alltagsrealität oder an der Untersuchungsrealität dran ist, versucht man dann ein wissenschaftliches Konzept zu entwickeln. Da haben wir drei Komponenten der Orientierung entwickelt oder gefunden. Und dann kommt zum Schluss der innere Zusammenhang zwischen den Komponenten und dann ist die Theorie sozusagen fertig entwickelt. Wir haben in Tübingen diese Theorie entwickelt an der Thematik von Orientierung von Jugendlichen, und zwar politischen Orientierungen. Ich habe einige Untersuchungen gemacht zur politischen Orientierung. Die vorletzte ist hier, Rechtsextremismus und sein Umfeld. Da untersuchen wir nicht die Rechtsextremisten, weil die lassen sich subjektwissenschaftlich nicht erforschen. Kann man das mal rumgeben? Die lassen sich subjektwissenschaftlich nicht erforschen, sondern das Umfeld. Also was unterstützt sozusagen die Entwicklung des Rechtsextremismus? Welche politische Kultur spiegelt sich wie in den Köpfen ab und wie wird das begründet und so weiter? Das waren sozusagen die Forschungsfragen, politische Orientierungen, nicht nur Rechte, sondern auch andere. Und das war dann der Ausgangspunkt. Gerne. Wie lange hat dieser Prozess gedauert, bis die Theorie stand? Das war natürlich relativ einfach, aber das war wahrscheinlich ein relativ langer Prozess. Nee, es war nicht so lange, weil es war die Notwendigkeit da und wir mussten uns sozusagen dran halten. Und deswegen wurde das schon Mitte der 90er Jahre entwickelt. Erstmal als vom Grundprinzip her. Und das ist dann sozusagen unsere Basis für die Forschung geworden. Also, wenn man sich das anguckt, was ich anhört, was ich bisher gesagt habe, dann wundert man sich schon, dass in Lehrbüchern der Sozialpsychologie nicht von Orientierung die Rede ist. Oft findet man das nicht einmal im Stichwortverzeichnis. Den Begriff. Stattdessen spielt das Einstellungskonzept eine zentrale Rolle. Daraus ergibt sich die Frage, ob das Einstellungskonzept etwas Ähnliches erfasst und deshalb ein Orientierungskonzept ersetzen könnte. Ein Blick in die einschlägigen Lehrbücher der Sozialpsychologie ist schon ernüchternd. Tonangebend ist für die Sozialpsychologie das Lehrbuch von Gehrig und Zimbardo. Hier wird Einstellung definiert als, Zitat, Bewertung von Menschen. Im Lehrbuch für das Bachelorstudium in der Sozialpsychologie von Greitemeier, das sich offenbar wieder an Gehrig und Zimbardo orientiert, wird Einstellung definiert als Bewertung von Personen, Objekten und Sachverhalten. Da man im Alltag grundsätzlich fast alles bewertet, wäre jedes Urteil, jedes Vorurteil, jede Meinung, jede Äußerung, jeder Kontakt mit irgendeiner Realität eine Einstellung. Da nützt es auch nichts, wenn an anderer Stelle die Einstellung definiert wird als, Zitat, Reaktion gegenüber bestimmten Personen, Objekten und Konzepten. In dieser Art von Psychologie ist ohnehin jede Umgangsweise mit Realitätsaspekten eine Reaktion Also ist alles Einstellung. Alles, was wir sozusagen tun, hat immer eine Einstellungsbedeutung. Inzwischen hat sich offenbar in der Sozialpsychologie die Definition, dass Einstellungen und Bewertungen sind, weitgehend durchgesetzt. Diese Definition geht offenbar auf Eisen von 2001 zurück und wird sozusagen dauernd reproduziert. Und vorher gab es ein Komponentenmodell mit drei Komponenten der Einstellung, eine affektive, eine kognitive, eine Verhaltenskomponente wurde dabei unterschieden. Beispiele für diese Vorstellung von Einstellung werden überwiegend aus der Werbung genommen und man spricht dann zum Beispiel, so Ernsten, von einer, Zitat, Einstellung zu einem bestimmten Automodell, etwa zum Toyota Prius. Entsprechend wird im Lehrbuch von Ernsten betont, dass im Zentrum der Sozialpsychologie das Phänomen des sozialen Einflusses steht. Das heißt im Kern, dass es vor allem darum geht, wie man Menschen beeinflussen kann, wie sie beeinflusst werden und nicht, wie sich Menschen orientieren. Da fehlt sozusagen der Subjektaspekt in diesem Einstellungsbegriff. Interessant ist auch die Antwort auf die selbstgestellte Frage, woher Einstellungen kommen. Dazu Ernsten, Zitat, eine provokante Antwort auf die Frage, woher Einstellungen kommen, ist, dass zumindest einige davon eine genetische Komponente aufweisen. Beleg dafür ist unter anderem, dass eineige Zwillinge mehr Einstellungen teilen als zweieige. Dies ist kein merkwürdiger Einfall, sondern gilt offenbar als Ergebnis sozialpsychologischer Forschung. Und ich finde das also total daneben. Weil woher sollen sozusagen die genetischen Voraussetzungen von ganz bestimmten Einstellungen kommen? Aber so steht es im Lehrbuch, weil man sich anders nicht erklären kann, woher Einstellungen kommen. Das Lehrbuch für Bachelorstudenten, Ernsten unterscheidet entsprechend dem Drei-Komponenten-Modell zwischen kognitiv basierten, affektiv basierten und verhaltensbasierten Einstellungen. Für die kognitiv basierten Einstellungen gibt es wieder Beispiele aus der Werbung. Für die aktiv basierten Einstellungen wird die klassische Konditionierung bzw. die operante Konditionierung als Lernprozess angeführt. Auch das Lehrbuch von Jonas, Ströbe und Houston wiederholt vom Grundsatz her die bisherigen Ausführungen. Auch hier sind Einstellungen und Bewertungen. Das Drei-Komponenten-Modell wird als Inhalt der Einstellung bezeichnet. In fast allen Lehrbüchern der Sozialpsychologie sind die Kapitel für Einstellung und Stereotyp voneinander getrennt. Also es sind unterschiedliche Kapitel, die auch nicht ineinander übergehen. Das heißt, dass Einstellungen und Vorteile nicht in einen unmittelbaren Zusammenhang gebracht werden. Das verwirrt die Geschichte noch mehr. Insgesamt kann gesagt werden, dass die Konzepte zum Einstellungskomplex über eine banale Alltagspsychologie nicht hinausgehen. Zur Frage, ob Einstellungen einen Einfluss auf das Verhalten haben, gibt es Untersuchungen mit unterschiedlichen Ergebnissen. Auf jeden Fall wird der Zusammenhang nicht als eng gesehen. Einstellungsmanipulationen führen also nicht unmittelbar zu Verhaltensänderungen. An dem dargestellten Einstellungskonzept hat sich seit 50 Jahren kaum etwas geändert. Bestimmt wird das Konzept nicht durch Erfahrungen in der Realität, sondern erstaunlicherweise durch die Messmethode. Also man definiert sozusagen ein bestimmtes theoretisches Konstrukt auf der Basis einer Messmethode. So suggeriert die Abfrage von Zustimmung und Ablehnung durch Messskalen, dass Einstellungen zusammengefasste Bewertungen sind. Also das kennen Sie alle sicher, eine Aussage und dann heißt stimmt genau, 6 Stufen, stimmt gar nicht. Und es ist eine Bewertung und es ist eine Skalenbewertung sozusagen. Das heißt, die Definition von Einstellung als Bewertung ist von der Messmethode im Freibogen bestimmt und nicht von Realitätsaufgaben und Praxisproblemen. Es ist ein methodisches Artefakt, das Einstellungskonzept. Es ist sozusagen jetzt das Ergebnis. Dazu hat Morris Marquardt für die kritische Psychologie in einem Buch eine umfassende Kritik vorgelegt, schon 1984. Da in der Sozialpsychologie seit dieser Kritik kein wesentlicher Wandel zu beobachten war, ist sie weiterhin gültig. Das banale Alltagsbewusstsein, das im Einstellungskonzept nicht überschritten wird, ist zugleich ideologisch bestimmt. Bestimmte Aspekte des Bewusstseins werden als persönliche Eigenschaften gefasst, also vereigenschaftet. Man schiebt sozusagen den Leuten das als Eigenschaft zu, oft als Persönlichkeitseigenschaft. Damit werden sie von den realen Bezügen abgekoppelt. Morus Markert spricht dem Konzept der Einstellung also mit Recht die wissenschaftliche Dignität ab. Und nach dieser Kritik ist das Einstellungskonzept nicht reinterpretierbar. Warum bin ich jetzt so ausführlich darauf eingegangen? Einfach um zu zeigen, dass die übliche Vorgehensweise, die die kritische Psychologie auch empfiehlt, so nicht greift, nämlich dass man zuerst ein übliches Konzept nimmt, dann es kritisiert und dann es reinterpretiert, also umwandelt, sodass es für eine bestimmte Problematik geeignet erscheint. Und das ist leider Gottes beim Einstellungskonzept nicht möglich, sonst wäre es einfacher gewesen. Das hätte man beim Begriff der Einstellung auch bleiben können. Es besteht demnach keine Möglichkeit, bei der Entwicklung eines Orientierungskonzepts in irgendeiner Weise an das Einstellungskonzept anzuknüpfen. Wir mussten deshalb für unsere Untersuchungen in der Tübinger Forschungsgruppe ein Orientierungskonzept neu entwickeln. Es handelt sich um einen originären Ansatz, der mit der phänomenologischen Bestimmung von Orientierung beginnt, dann die Entwicklung eines Orientierungskonzepts vorantreibt, um zum Schluss den Stellenwert im subjektwissenschaftlichen Ansatz zu überprüfen. Und so gehe ich jetzt auch vor. Das habe ich schon. Okay. Phänomenologische Bestimmung von Orientierung. Die ursprüngliche Bedeutung des aus dem Französischen entlehnten Begriffs Orientierung kennzeichnet eine Ausrichtung zum Beispiel von den Kirchen nach Osten. Kirchen waren früher nach Osten ausgerichtet. Dieser Begriff des Orientiertseins wurde im 18. Jahrhundert ergänzt durch den Begriff des Sich-Orientierens und gleichzeitig über die räumliche Dimension hinaus erweitert. Dadurch erhielt der Begriff den Charakter einer Metapher, abgeleitet von der Ausrichtung nach dem Orient, nach dem Aufgang der Sonne, dem Osten. In diesem Sinn war Orientierung immer ein geografischer Begriff, der noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts transitiv für die Kennzeichnung der Himmelsrichtungen auf einer Karte oder auf einem Plan gebraucht wurde. Das war jetzt ein Zitat von einem Philosophen, Stegmeier, der auf Kant zurückgreift, und Immanuel Kant hat schon, finde ich ganz interessant, die kritische Psychologie betont ja auch immer, dass die Verwurzelung in der Philosophie eine wichtige Rolle spielt. Immanuel Kant hat eine Schrift publiziert mit dem Namen Sich im Denken orientieren. Das fanden wir sehr interessant, dass Denken und Orientieren sozusagen zusammengenommen wurden, schon von Kant. Aber die ursprüngliche Bedeutung war ja nur das Orientiertsein. Orientierungsaktivitäten sind etwas Zusätzliches. Es gibt sie auch bei höheren Tieren. Bei Menschen bedeutet Orientierung aber die Verarbeitung und psychische Repräsentation der vom Menschen geschaffenen, gegenständlichen, sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse und Bedeutungen, um sich am gesellschaftlichen Prozess beteiligen zu können. Das sich Orientieren ist also eine Handlung, die räumlich, zeitlich, sozial und gesellschaftlich bezogen sein kann, wobei diese verschiedenen Dimensionen bei Menschen ineinander übergehen. Wenn jemand, ein einfaches Beispiel, zum Beispiel an einem unbekannten Bahnhof ankommt, so versucht er sich zu orientieren, indem er nach Schildern, Wegweisern, Informationsständen, Handy und so weiter guckt, wo er hingehen kann. Dies ist zwar eine räumliche Orientierung, gleichzeitig aber auch eine gesellschaftliche und, wenn es um Kommunikation mit anderen geht, auch eine soziale. Ich kann auch jemanden fragen, wo geht's denn da hin und so weiter. Allerdings findet Orientieren nicht nur zur unmittelbaren Regulierung des eigenen Handelns statt, sondern es gibt auch einen selbstständigen Sinn, zum Beispiel in der Form des Zeitungslesens. Das Zeitunglesen ist wie das Surfen im Netz, eine verselbstständigte Orientierungsaktivität wird auch sozusagen in der Psychologie nicht bemerkt. Also dass es verselbstständigte Orientierungshandlungen gibt. Eine bestimmte Handlungsform, die nicht dazu dient, irgendwie einen Nagel in die Wand zu schlagen oder sowas, sondern die einfach nur dazu dient, sich zu orientieren. Das sind Handlungen, ja. Ein selbstständigen, also diese, die Orientierung ist eine selbstständige Handlung, eine eigene Form des Handelns. Für das eigene Handeln im Alltag ist sie nicht unmittelbar notwendig, also ich kann auch Zeitung lesen lassen oder mich orientieren über Facebook oder was weiß ich, sondern es kann aber notwendig werden. Und weil es notwendig werden kann, brauchen wir sozusagen alle oder haben wir alle eine Orientierungsüberproduktion für uns. Das heißt, wir orientieren uns, versuchen uns dauernd zu orientieren, zu informieren und so weiter, damit wir für den Fall, dass wir es brauchen, eine Orientierung haben. Das ist alles noch phänomenologische Bestimmung. Also nicht kein empirisches Ergebnis oder sowas. Man kann also niemals voraussehen, welche Informationen niemals benötigt werden. Und deswegen muss man sich eben, braucht es eine eigene Orientierungshandlungsebene. Die motivationale Grundlage hierfür ist eine allgemeine Wissbegier oder Neugier, die für die menschliche Orientierungstätigkeit charakteristisch ist. Ich habe einmal bei einem Vortrag in Riga habe ich gefragt, was ist das Wichtigste an Forschung? Worauf basiert Forschung? Die meisten wussten nicht, ja, muss man, kann man und so weiter. Aber Forschung basiert auf Neugier, wenn sie was taugen soll. Und nicht nur Forschung, sondern eben das Orientieren ist für alle Tätigkeiten eine Notwendigkeit. Orientierung findet außerdem im Medium der Sprache statt. Die Sprache ist sozusagen unter anderem auch ein Orientierungsinstrument. Schon dies ist ein Hinweis darauf, dass Orientierungstätigkeit unter anderem auch eine antizipatorische Funktion hat. Zitat von Obuchowski: Um in der sich ständig verändernden Welt leben zu können, müssen wir unser Verhalten selbst ändern. Und zwar so, dass es den ringsherum auftretenden Veränderungen vorgreift. In dieser Lage wird das Niveau der aktuellen Bedingungen, vorgreift zum optimalen Niveau der Selbstregulierung. Also, dieser gute Satz von Obuchowski, der ein Buch geschrieben hat, ein polnischer Psychologe, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Orientierung, vor vielen Jahren, da wird sozusagen deutlich, dass es den Orientierungsbegriff braucht. Leider, ich habe den Obuchowski selbst getroffen und ihn dann gefragt und so weiter, leider Gottes ist er wahr geschlagen mit einem starken Minderwertigkeitskomplex als Pole sozusagen und meint, die Amerikaner machen alles viel besser und er hat die Instrumente nicht dafür und so weiter. Aber dass er über Nachdenken und über Phänomenologie zu guten Ergebnissen gekommen ist, das ist ihm selbst nicht aufgefallen, sondern er hat das eigentlich als ganz was Einfaches, Dürftiges bezeichnet, nur so nebenbei. Je nach Gegenstandsbezug bilden verschiedene Orientierungen zusammen ein Orientierungsmuster, das oft in sich konsistent ist. Dies weist darauf hin, dass hinter den konkreten Orientierungen Grundorientierungen vorhanden sind, von denen die einzelnen Orientierungen abhängig sind. Wir unterscheiden also zwischen einzelnen Orientierungen und der Orientierungsgrundlage. Die Orientierungsgrundlage setzt sich aus Grundauffassungen von Menschen und von der Gesellschaft zusammen. Je nach Menschenbild und Gesellschafts- und Weltbild sozusagen ist die Orientierungsgrundlage eben eine andere. Und sie ist die Basis für die konkreten Orientierungen. Wenn man zum Beispiel die Parole vertritt, Ausländer raus, so handelt es sich unter dem Gesichtspunkt der Orientierung nicht um eine isolierte Einstellung, die durch gezielte Information für sich zu verändern wäre, sondern die konkrete Aussage steht meist im Zusammenhang mit Grundauffassungen von Menschen und der Welt. An dieser Konsistenz des Orientierungssystems liegt es wohl vor allem, dass einzelne Vorurteile, sogenannte, so schwer zu verändern sind. Die Orientierungsgrundlage hat die Tendenz zu einem in sich konsistenten Erklärungssystem, kann aber auch Widersprüche aufweisen. Und dieses Aufweisen von Widersprüchen ist uns besonders wichtig, weil wenn problematische Orientierungen vorhanden sind, dann gilt es an diesen Widersprüchen auch anzusetzen, die für die Leute selbst als Widersprüche erkennbar werden können. Eine wichtige Besonderheit der menschlichen Orientierungsfähigkeit und der Orientierung selbst ist es, immer einen Bezug zum gesellschaftlichen Orientierungsangebot zu haben. Es gibt also nicht nur diese Orientierungsgrundlage, die einzelnen Orientierungen, die Menschen sich erwerben, sondern es gibt Orientierungsangebote, gesellschaftliche, ideologische sozusagen, oder die ganzen Medien sind sozusagen stellen Orientierungsangebote zur Verfügung. Unter der Voraussetzung spezifischer gesellschaftlicher Herrschaftsinstrumenten können Orientierungsangebote und von bestimmten Interessen bestimmte Orientierungsaktivitäten in Widerspruch geraten. Von der Art der Lösung dieses Widerspruchs hängen die weiteren Orientierungsaktivitäten ab. In diesem Prozess der Erfahrungsgewinnung entwickelt das Individuum konsistente subjektive Verarbeitungsformen, die man als Orientierungsformen bezeichnen kann. Also jetzt unterscheide ich nicht nur die Orientierungsgrundlage und die Orientierungen, sondern dann auch verschiedene Orientierungsformen. Orientierung ist kein autonomer Subjektprozess, unabhängig von der gesellschaftlichen Umwelt und ihren Orientierungsangeboten, sondern die Orientierungstätigkeit steht in vielfältiger Abhängigkeit. Zum einen ist sie kontextabhängig, das heißt vom sozialen Standort oder der Position des Individuums abhängig, zum anderen aber auch von den bestehenden sozialen Problemen. Zusätzlich ist sie von der Anforderungsstruktur, die dem Individuum vermittelt wird, abhängig. Zum Schluss ist Orientierung auch durch die eigene Interessen- und Bedürfnisstruktur des Subjekts gesteuert. Orientierungen sind in diesem Sinn für das Individuum subjektiv funktional. Orientierung wird also für uns als ein komplizierter subjektiver Prozess verstanden, an dem Kognition, Emotion und Handeln beteiligt sind. Die Handlungsfähigkeit des Individuums in den gesellschaftlichen Verhältnissen hängt wesentlich von diesem Prozess ab. Aufgrund der bisherigen Abstraktionen von sozialen Prozessen könnte es so scheinen, als wäre Orientierung primär ein Austauschprozess zwischen einem Individuum und der Gesellschaft. Die Orientierungstätigkeit ist aber primär ein sozialer Prozess. Das heißt, sie findet vermittelt durch den Austausch statt. Die Orientierung eines Individuums ist primär Ausdruck seiner sozialen Beziehungen und erst sekundär Ausdruck seiner individuellen Besonderheit. Wie eingangs ausgeführt, bedeutet Orientierung nicht nur die Orientierung im Raum, sondern im gesellschaftlichen Sinn die Orientierung in der Welt. Diese Orientierung stellt sich nicht von selbst her, sondern sie wird durch Orientierungstätigkeit immer wieder neu erzeugt, durch das sich Orientieren. Das war jetzt die phänomenologische Bestimmung. Also ohne dass ich noch eine konkrete Untersuchung gemacht habe, habe ich mir sozusagen Gedanken gemacht, was ein nützliches theoretisches Instrument sein könnte, um zum Beispiel politische Orientierungen zu untersuchen. Aber dabei kann man es natürlich in der Wissenschaft nicht belassen, sondern man muss jetzt versuchen, ein wissenschaftliches Konzept zu entwickeln, auf der Basis der kritischen Psychologie. Und das Erste, was ich dazu gemacht habe, war, dass ich in die Grundlegung im Register geguckt habe nochmal, aber ich kenne die Grundlegung sehr gut, von Klaus Holzkamp und habe geguckt, wo kommt Orientierung vor. Und weil wir das Ganze auf der Basis der kritischen Psychologie entwickeln wollen, hat uns das interessiert. In der Grundlegung von Klaus Holzkamp kommt Orientierung als fundamentale Kategorie vor, also ziemlich am Anfang schon. Orientierung gehört dabei zu den elementaren Charakteristika des Psychischen, wie Klaus Holzkamp schreibt. Und es ist damit auch ein Teil der Definition des Psychischen. Also es hat einen wichtigen Stellenwert. Das Psychische ist ursprünglich als signalvermittelte Aktivität in der kritischen Psychologie entwickelt, eine Orientierungstätigkeit durch Ausrichtung der Ortsveränderungen über Signale, dabei Koordinierung der Umweltinformation mit der Ortsveränderungsaktivität über die Entwicklung eines zentralen Nervensystems. Dieser komplizierte Satz, der stammt von Klaus Holzkamp, wie man sich wahrscheinlich schon gedacht hat. Holzkamp fand in seiner evolutionären Analyse schon bei Tieren eine Verselbstständigung der Orientierungsaktivität gegenüber der Ausführungsaktivität. Ganz allgemein lässt sich sagen, und jetzt wieder Obuchowski, die Orientierung in der Umwelt ist eine Grundbedingung für das Funktionieren eines jeden aktiven Systems, das von irgendwelchen Eigenschaften dieser Umwelt abhängig ist. Also alle Organismen, die von Umwelt abhängig sind, haben sozusagen im Laufe der Zeit eine eigene Dimension der Orientierung entwickelt. Uns geht es jedoch nicht um die allgemeine Kategorie der Orientierung wie Klaus Holzkamp, sondern um die Entwicklung eines einzelwissenschaftlichen Konzepts für die empirische Forschung auf der Grundlage der kritischen Psychologie. Das einzelwissenschaftliche Konzept ist keine vorgängige Theorie, die durch Forschung überprüft werden soll, wie das in der Psychologie üblich ist. Man entwickelt erst eine Theorie und dann überprüft man sie an der Realität. So funktioniert es nicht, sondern sie ist ein Rahmen, ein theoretischer Rahmen, der einem die Augen sozusagen in der Forschung öffnen kann. Wir haben das in unserer Forschungsgruppe genannt, ein sensibilisierendes Konzept. Man braucht sozusagen sensibilisierende Konzepte in der Forschung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich ein Interview angeguckt habe, das wir mit Jugendlichen gemacht haben zum Beispiel, dann sind mir 1000 Sachen aufgefallen dabei. Und da habe ich gedacht, oh, das ist aber interessant, Mensch, warum macht er das so, wie macht er das, wie und so weiter. Und dann haben Studenten das gleiche Interview angeguckt und ihnen ist gar nichts aufgefallen. Und das liegt nicht daran, dass sie dumm sind oder sowas, sondern es liegt daran, dass ihnen das theoretische Vorwissen noch fehlt. Man braucht also ziemlich viel theoretisches Vorwissen, auch in der empirischen Forschung, um angemessen zu forschen. Es gilt aber nicht, Theorien, die man im Kopf hat, zu bestätigen. Sondern diese Theorien, die man im Kopf hat, die muss man zurückschieben bei der konkreten Forschung und dann relativ unvoreingenommen an die Realität selbst rangehen. Und dadurch sieht man aber mehr, als wenn man keine Theorien im Kopf hat. Ich hoffe, Sie haben das verstanden. Also man lernt sozusagen in fast allen Fächern, dass Theorien entwickelt werden, meistens am grünen Tisch, weil sie mit der Realität nicht viel zu tun haben oder so. Es werden Theorien entwickelt und dann überprüft man diese Theorien in der Realität. Also guckt, ob tatsächlich ein Zusammenhang zwischen X und Y besteht, was aufgrund der Theorie naheliegend wäre. Und das machen wir nicht, sondern wir eignen uns einen theoretischen Rahmen an, das ist dieses Orientierungskonzept, das wir selbst entwickelt haben für diesen Zweck. Und dann gehen wir in die Realität, versuchen aber nicht, das Orientierungskonzept zu bestätigen, sondern nutzen es nur als eine Denkfolie, sozusagen. Also, Ihr Orientierungskonzept ist noch ein bisschen allgemeiner. Ja, es ist noch allgemeiner, ja, genau. Aber das Hintergrund ist strukturiert und gleichzeitig das, was ich wahrnehme. Ja, natürlich, ja. Gleichzeitig ist aber bei einer guten Theorie ist es so, dass mir sehr viel einfällt auf der Basis dieser Theorie. Verschiedene Möglichkeiten sozusagen, warum, wer, was macht und so weiter in dem Begründungsdiskurs und so. Also wenn ich zum Beispiel zu, was wir gemacht haben, das Buch ist ja rumgegangen da, wo ist es denn? Ah ja, da. Wenn wir da so Untersuchungen machen oder so, dann führen wir konkrete Untersuchungen durch mit Jugendlichen in einer ganz bestimmten Region und so weiter und da versuchen wir nicht, das allgemeine Orientierungskonzept zu bestätigen. Sondern es nützt uns nur, um angemessen mit diesen Realitäten umgehen zu können. Und nicht nur angemessen, sondern bestimmte empirische Sachverhalte in ihrer ganzen Vielfalt erfassen zu können. Deswegen ist ja auch schon die phänomenologische Analyse, glaube ich, relativ komplex, die ich vorgestellt habe. Okay, das habe ich gesagt mit der Orientierung als fundamentale Kategorie. Und ich habe dann weitergelesen bei Klaus Holzkamp in der sinnlichen Erkenntnis, da kommt der Orientierungsbegriff auch vor und da unterscheidet er, und das ist wichtig, ein orientierendes und ein begreifendes Erkennen. Das Orientierungskonzept besteht im Rahmen einer subjektiven Handlungstheorie, das habe ich so gesagt, deswegen mache ich jetzt hier an der Stelle weiter im Text weiter. Es ist also nicht damit getan, erstmal nur diesen allgemeinen Begriff, der auch für Tiere gilt und so weiter, aus der grundlegenden Psychologie zu übernehmen und dann hat man das Orientierungskonzept schon, sondern die Unterscheidung zwischen orientierenden und begreifenden Erkennen, die verweist auf die Unterscheidung zwischen verallgemeinerter und restriktiver Handlungsfähigkeit. Und so hat der Holzkamp das auch verstanden. Das Orientieren, die orientierende Erkenntnis geht der begreifenden Erkenntnis voraus. So hat er das gedacht. Allerdings würde ich so nicht sagen, dass da zeitlich irgendwas vorausgeht oder so, sondern beides gehört zusammen. Und manchmal gibt es den reinen Orientierungseffekt sozusagen, der zur restriktiven Handlungsfähigkeit dazugehört. Nämlich, ich versuche einfach das, was ist, so zu erfassen, wie es ist, um mich auch entsprechend zu verhalten. Wenn ich eine eigene Stellungnahme dazu entwickle, das begreifen will, was da eigentlich passiert und so weiter, dann ist es auch noch eine Orientierungstätigkeit, geht aber über das, wie er es nennt, orientierende Erkennen hinaus. Deswegen ist es vielleicht nicht schlecht, diese zwei Begriffe zu benutzen, weil dadurch eben die Beziehung hergestellt werden kann zum begreifenden, zur verallgemeinen Handlungsfähigkeit und zur eingeschränkten Handlungsfähigkeit sozusagen. Also, wir haben vor diesem Hintergrund haben wir ein eigenes, das wollte ich eigentlich noch nicht, aber jetzt lasse ich es mal. Wir haben ein eigenes Orientierungskonzept entwickelt und zwar, jetzt mache ich es doch mal so, das sind sozusagen die Ebenen der Voraussetzung für dieses Konzept. Es gibt eine Subjektebene, es gibt eine Vermittlungsebene zwischen Subjekt und Struktur und es gibt dann in der Struktur gibt es Modernisierungsstrukturen, Sozialstrukturen, Bedeutungsstrukturen und so weiter. Das ist eine Grafik, die wir entwickelt haben für eine konkrete Forschung. Die Basis dafür, jetzt muss ich nochmal zurückkommen auf die Entwicklung des eigentlichen Orientierungskonzepts. Gestern hat Marwakis einen Vortrag gehalten, er war in der Tübinger Forschungsgruppe mit dabei, hat auch promoviert zum Begriff der Orientierung und er hat zurückgegriffen auf das Handlungsgrundmodell, das es auch außerhalb der kritischen Psychologie gibt. Und zwar kann danach die Handlung in zwei Abschnitte zerlegt werden, nämlich in einen Realisierungsteil und einen Orientierungsteil der Handlung. Das bedeutet, dass Handeln ohne Orientierung nicht möglich ist. Und dann Zitat Marwakis, mit dem Begriff der Orientierung sind also die antizipatorischen und ausrichtenden Momente des Handlungsvollzugs, des Funktionsgesamts einer Handlung gefasst. Das ist also sozusagen eine Definition. Im Handlungsgrundmodell ist die gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit des Handelns noch nicht mitgedacht. Das heißt, es handelt sich um einen noch sehr engen Handlungsbegriff. Deshalb war es für unsere Forschungsgruppe notwendig, auf umfassendere Handlungstheorien einzugehen. Die kritische Psychologie mit ihrem zentralen Begriff der Handlungsfähigkeit kann als eine subjektwissenschaftliche Handlungstheorie verstanden werden, die das subjektive Handeln im gesellschaftlichen Zusammenhang zu erfassen versucht. In diesem Verständnis basiert der Handlungsansatz von Mavakis, aber auch unserer gesamten Forschungsgruppe. Es geht hier nicht nur um Orientierung in Alltagssituationen, sondern vor allem um politische Orientierungen. Im Mittelpunkt stand in unserer Forschung nicht Orientierung als politisches Denken, sondern Orientierung im Handlungskontext. Die gesellschaftlichen Anforderungs- und Bedeutungsstrukturen, das heißt die gesellschaftlichen Vorgaben, wirken nicht als Bedingungen unmittelbar auf das Handeln, sondern sie gehen in die subjektiven Begründungen ein, werden also vom Subjekt jeweils spezifisch wahrgenommen, überdacht, gewertet, interpretiert. Sie erhalten eine subjektive Bedeutung. Diese subjektive Bedeutung ist gleichzeitig, das sehen Sie hier in dem Schema, das ist da eine Ebene, die Vermittlungsebene ist geprägt durch subjektive Begründungen, aber auch durch subjektive Bedeutungen und Orientierungen. Es gibt also nicht nur die Prämissen und die Begründungen, wie das in, vereinfacht in der kritischen Psychologie oft ausgeführt wird, sondern es gibt eine Vermittlungsebene. Die obere ist sozusagen die Strukturebene, die Bedingungsebene und auch die Bedeutungsebene. Die objektiven Bedeutungen heißt nicht, dass sie objektiv sind, sondern dass sie die gesellschaftlichen Bedeutungen sind, die wir alle hören und wahrnehmen und so weiter. Und dann gibt es aber, nehmen wir einen Bezug darauf und das sind dann die subjektiven Bedeutungen. Also, wenn man jetzt das Schema mal für die Forschung vervollständigt, dann sieht es so aus. Es geht nicht darum, was in unseren linken Kreisen sozusagen üblich ist, dass wir von oben nach unten denken. Nämlich zuerst wissen wir, wie die Gesellschaft ist, leider Gottes, und dann leiten wir alle Handlungen, erkennen wir dann in allen Handlungen, erkennen wir dann diese oberste Ebene wieder. Also der handelt so, weil die Gesellschaft ist eben so und das ist aufgeherrscht und was weiß ich. Das geht, so ein Denken ist in der empirischen Forschung nicht nützlich, nach von der kritischen Psychologie her nicht. Weil es ist wieder die Bestätigung von umfassenden Theorien und dadurch erkennt man nie etwas Neues, sondern man sieht immer nur das, was man schon im Kopf hat. Und deswegen gehen wir in der Forschung den umgekehrten Weg, nämlich wir gucken, das war ein Projekt zur Lebensführung von unter 35-Jährigen, die immer noch eine Rolle spielt, da promoviert gerade eine drüber noch und so, Lebensführung. Also die Lebensführung zum Beispiel von Pädagogen oder von, was weiß ich, Kindergärtnerinnen oder von Chemikern oder was auch immer, die Lebensführung und ihr Handeln im Alltag ist der Ausgangspunkt. Und von dort aus, wir fragen also genau nach, ja, was bedeutet das für dich? Das ist sozusagen unsere Frage, wird hier durch die Pfeile symbolisiert. Was bedeutet das für die Leute subjektiv und welche Begründungen haben sie für das, was sie tun und das, was sie denken? Und dann, der nächste Schritt ist dann, dass man von hier aus dann das wieder konfrontiert mit dieser Strukturebene. Was hat es mit der Strukturebene zu tun, was jemand subjektiv geäußert hat an Orientierungen und subjektiven Begründungen? Und dann kann es sein, dass da Widerspruch entsteht oder nicht und so weiter, aber das ist sehr fruchtbar, dieses System. Damit ist aber der Prozess noch nicht beendet, der Forschungsprozess, sondern er geht so weiter, nämlich wenn man dort oben angelangt ist, dass man sagt, also so ist es vermittelt dann mit der Strukturebene, dann geht man von der Strukturebene, aber erst in der zweiten Phase sozusagen, geht man von der Strukturebene wieder nach unten. Also man guckt dann sozusagen wieder, also wenn die Gesellschaft, gestern haben wir es gehört, neoliberale Gesellschaft und so weiter, was die mit den Individuen macht, da gucken wir dann sekundär wieder, findet sich das wieder in diesen subjektiven Begründungen und Bedeutungen? Und was hat es mit ihrem eigenen Leben zu tun? Mit ihrer Lebensführung dann auch? Also, Sie sehen dabei, dass dass das ein Forschungsschema ist, das in dessen Mittelpunkt dann die Orientierungen stehen. Wir haben wir unterscheiden drei Komponenten der Orientierung, nämlich Orientierung als explorative Handlung, als innere Ausrichtung und als innere Wissensschemata. Das sind jeweils eigene Theorietraditionen, die sich dahinter verbergen. Und zwar ganz merkwürdige, aber wir haben keine besseren gefunden. Also die Orientierung als explorative Handlung, das ist, glaube ich, schon klar, dass wir versuchen, uns dauernd zu orientieren. Und wir haben dabei als Ausgangspunkt zurückgegriffen auf den Pavlovschen Orientierungsreflex. Pavlov hat einen Orientierungsreflex entdeckt, finde ich gar nicht so schlecht, und zwar auch bei Hunden oder so. Sie kennen ja diese Experimente von Pavlov mit Hunden und so weiter, Lernexperimente, aber darum geht es jetzt nicht, sondern er hat dabei auch seinen Orientierungsreflex entdeckt. Wenn man bei Hunden und bei Menschen, wenn die Tür aufgeht, jemand kommt rein, wenden wir uns automatisch zu, automatisch. Wir können das verhindern, soweit sind wir sozusagen, aber wenn wir uns einfach uns überlassen, dann gucken wir automatisch dort, wo sich gerade irgendetwas Merkwürdiges bewegt. Und das ist schon eine explorative Tätigkeit. Und daraus ergibt sich dann, hat Pavlov ausgeführt, dass daraus die Neugier entsteht. Bei Menschen halt in einer spezifischen Art und Weise. Auch Tiere untersuchen immer schon Sachen, auch wenn sie nicht unmittelbar brauchen, die höheren Tiere. Aber bei Menschen gibt es sozusagen nicht nur einen Orientierungsreflex, sondern es gibt die Orientierung als Handlung, als explorative Handlung. Das ist das Erste. Also bei Menschen ein motiviertes Orientierungshandeln. Also Orientierung ist in dieser Komponente definiert als eine äußere oder innere Aktivität, die darauf gerichtet ist, die Welt zu erkunden, das heißt Unbestimmtheit zu reduzieren. Sie ist eine Eigenaktivität, die dem Individuum nicht aufgezwungen werden muss, sondern mit der er sich seinen Zugang zur Welt schafft. Nur darum geht es, nicht was einem aufgezwungen wird, sondern wie Leute sich den Zugang zur Welt schaffen. Die menschliche Neugier folgt nicht nur einem Bedürfnis nach Kontrolle und Verfügungserweiterung. Zum Beispiel eine Fernsehsendung anzusehen, beruht zumeist eher auf diffuser Neugier als auf dem Bedürfnis nach Verfügungserweiterung. Wovon die kritische Psychologie bisher ziemlich stark abstrahiert hat. Also, es geht nicht nur um die Verfügungserweiterung und deswegen orientiere ich mich oder sowas, sondern auch wenn ich gar keine Verfügung erweitern will, orientiere ich mich trotzdem, wenn ich zum Beispiel einen Film angucke. Okay, Neugier. Zweite Komponente, Orientierung als innere Ausrichtung und Haltung. Auch da haben wir auf einen früh-sowjetischen Autor zurückgegriffen, aber das war deswegen nötig, weil in diesem Sprachbereich dann der Orientierungsbegriff schon eine Rolle gespielt hat, aber nicht der Einstellungsbegriff. Eingestellt sein, so könnte man das aus dem Russischen dann übersetzen, die Orientierung als eingestellt sein, als innere Ausrichtung und Haltung. Also zum Beispiel, es gibt einen Menschen vielleicht, den ich nicht mag. Es geht die Tür auf, der Mensch kommt rein. Ich habe ihn gar nicht erwartet. Ein anderer merkt an meiner Reaktion, dass ich da in ganz bestimmter Weise eingestellt bin auf ihn oder auf sie. Also eine innere Ausrichtung und Haltung, das muss mir selbst gar nicht bewusst sein, dass ich da jetzt irgendwie drauf reagiert habe. Und ich versuche es vielleicht sogar zu verstecken, damit er nicht merkt oder sie nicht merkt, dass ich sie nicht mag oder so. Oder ihn nicht mag. Also von daher ist da der unbewusste Anteil sehr stark. Das meiste wissen wir so nicht, aber es gibt eine Objektivierungsmöglichkeit für uns. Das heißt, wir können uns das bewusst machen, dass wir in bestimmter Weise auf jemanden reagieren, obwohl uns vorher gar nicht klar war. Und so geht es nicht nur um Menschen, die zur Tür reinkommen oder so, sondern so geht es generell und bestimmte Haltungen, die wir entwickeln, gegenüber bestimmten Gegenständen und so weiter. Andere würden sagen, das bin ich richtig drauf konditioniert, wenn ich das sehe, dann platzt mir schon der Kragen. Also zum Beispiel unten die AfD-Plakate wurden von ein paar Studenten abgerissen, vorher unten, und dann kam ich da dazu und dann hat eine gesagt, das halte ich nicht aus. Also dieses Plakat halte ich nicht aus. Und sie war sozusagen beteiligt bei dem Abreißen. Das heißt, sie hat eine bestimmte innere Haltung, das geht ihr einfach spontan gegen den Strich. Das ist die Haltung. Da braucht sie keine große exploratorische Handlung mehr auszuführen oder sowas. Die hat sie schon ausgeführt vorher und dann ist die innere Haltung da. Bei Rechten natürlich in anderer Weise. Und dann gibt es Orientierung als innere Wissensschemata, die sind dem Bewusstsein ohne weiteres möglich. Also es sind nicht vorbewusst wie die innere Ausrichtung, sondern sind bewusst. Es sind die bewussten Meinungen und Überzeugungen. Während das Eingestelltsein, diese innere Ausrichtung, ist nicht erforschbar mit den Mitteln mit den heutigen üblichen Mitteln der Psychologie. Nämlich Fragebogen. Mit Fragebogen kann man sowas nicht untersuchen, weil es ja nicht bewusst ist. Aber und die Orientierungstätigkeit ist auch nicht erfassbar mit diesen üblichen Mitteln. Aber die Orientierung als innere Wissensschemata. Man kann jemanden fragen, ja, was denkst du, was meinst du und so weiter. Und inneren Wissensschemata. Übrigens noch habe ich vergessen, jetzt nochmal zur Orientierung als innere Ausrichtung und Haltung. Ich rechne auch die kritische Haltung, von der Foucault spricht, die rechne ich auch dazu, Orientierung als innere Ausrichtung und Haltung. Es gibt einfach, wenn aufgrund der eigenen Orientierungstätigkeit gibt es bei vielen Menschen, bei uns, hoffentlich fast allen oder so, gibt es eine kritische Haltung gegenüber bestimmten Sachen. Und die sind uns zum Teil gar nicht bewusst oder so, außer jemand sagt mal, sei doch nicht so negativ oder so. Du bist immer so negativ oder so, kann sein. Und dann weiß man, ach so, ja, habe ich so eine Haltung, so verallgemeinerte Haltung entwickelt. Ja, bitte. Aber innere Ausrichtung von Haltung wird durchaus auch in der klassischen Mainstream-Einstellungspsychologie untersucht über IATs oder objektiven Verfahren zu entwickeln, um daran zu kommen. Also es ist ja jetzt nichts, was noch nie da gewesen ist und die Orientierung jetzt abdeckt. Mir war es hauptsächlich daran gelegen, den Hauptstrom sozusagen, der auf, wie ich es am Anfang schon betont habe, bei der Einstellungsforschung, der auf Fragebogenuntersuchungen beruht, dass mit Fragebogenuntersuchungen diese dominante Methode in der Einstellungsforschung, dass die da nicht geht. Wenn man natürlich sozusagen ganz bestimmte physiologische Messungen macht, wenn jemand kommt zur Tür rein, den ich nicht mag und ich bin angeschlossen an bestimmten, dann schlagen bestimmte Instrumente aus und so weiter. Solche Untersuchungen gibt es und so. Und auf die Art und Weise konnte es zwar erforscht werden, aber eben nicht in dem Subjekt, nicht auf der Basis der kritischen Psychologie, weil ich da sozusagen weil der andere dadurch sozusagen gar nichts für sich selbst lernt, sondern ich nur als Forscher ihn beobachte, wie er reagiert. Und er merkt selber gar nicht. Und hier geht es darum, bei dieser inneren Haltung, dass es eine Objektivierungsmöglichkeit bei den Menschen gibt. Wir haben alle die Objektivierungsmöglichkeit und die ist sehr wichtig dabei, dass wir uns klar machen, welche Haltungen wir haben. Und dann können wir erst darüber überlegen, wie sie begründet sind. Und wie sie zustande gekommen sind aufgrund der explorativen Handlungen. Aufgrund von explorativen Handlungen. Wie wir in unserer Entwicklung sozusagen dazu gekommen sind. Aber das ist ein eigener Schritt. Normalerweise sind das spontane Handlungen. Also spontane Haltungen. Okay. Und das dritte, die Orientierung an inneren Wissensschema, ist die Orientierungsgrundlage, von der ich vorher schon gesprochen habe. Zur Erfassung der wesentlichen Aspekte eines Gegenstandes, Dies kann eine persönliche oder eine gesellschaftliche Situation sein, braucht man allgemeine Theorien und Begriffe, und zwar nicht in der Psychologie, sondern wie jeder Mensch. Und das ist die Orientierungsgrundlage und sie wird von einem halbkritisch-psychologischen Autor Wilhelmer als Brennglas bezeichnet. Ein Brennglas. Also damit wir sozusagen in der Fülle der Realität nicht untergehen, haben wir sozusagen bestimmte Orientierungsmarker. Und die sind wie ein Brennglas. Die fassen sozusagen, wir steuern sofort auf das zu, was uns wichtig ist. Und das ist sozusagen diese Orientierungsgrundlage, die das leistet. Also, jetzt geht es um den inneren Zusammenhang der drei Komponenten und ich werde dann im abschließenden Teil werde ich noch ein Beispiel aus unserer aktuellen Forschung bringen, damit man es vielleicht noch ein bisschen genauer versteht. Da halte ich mich jetzt kurz, der innere Zusammenhang der drei Komponenten. Also, die zeitliche Dimension, die soziale Dimension sind da wichtig. Zeitliche Dimension. Es gibt Leute, die orientieren sich an der Vergangenheit, wie wir wissen, auch politisch. Der sehr bekannte Soziologe Zygmunt Bauman, kennen Sie den? Zygmunt Bauman, 90 Jahre ist er inzwischen alt oder so, jetzt hat er ein neues Projekt entwickelt. Und das nennt er Retrotopia. Retrotopia. Das heißt, es gibt die Utopie und es gibt die Retrotopie. Also es gibt Leute sozusagen, deren Orientierung sich auf die Vergangenheit richtet. Und das erlebt man heute sehr häufig. Es ist eine der wesentlichen Basisgeschichten in Bezug auf die Entwicklung des Rechtspopulismus. Man sich an der Vergangenheit orientiert, an der scheinbaren Vergangenheit orientiert, als wäre es damals noch alles so schön gewesen. Also sich in der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft verorten, heißt es. Manche verorten sich in der Vergangenheit, manche in der Gegenwart. Ich denke nur an heute und mehr brauche ich nicht und so weiter. Solche Haltungen gibt es und es gibt die an der Zukunft. Die an der Zukunft ist besonders wichtig, weil sie sozusagen dann auch unseren Lebensweg bestimmen kann. Die soziale Dimension heißt, dass ich mich eben auch an anderen Menschen und Gruppen orientiere. Also es sind hier auch versammelt Leute, die sozusagen, wo auch die soziale Dimension eine Rolle spielt. Also das ist sozusagen so eine basale, einfache Geschichte wie das mit dem Bahnhof. Ja. Und sozial, ja, das Soziale. Ist ja auch räumlich sozusagen kontextualisiert. Mhm. Würde ich jetzt so spontan. Ja. Also, das zeitliche, soziale, das Räumliche, in der sozusagen auch Orientierung. Ja, das stimmt. Die Leute orientieren sich ja auch an der Gegend, aus der sie kommen oder so. Ich zum Beispiel aus Bayern, obwohl ich schon seit 50 Jahren fast in Baden-Württemberg lebe. Ja. Spielt schon eine Rolle, ja. Sollte man vielleicht noch dazu nehmen. Ja. Wobei man dann immer nicht weiß, steckt es nicht in der zeitlichen Dimension schon mit drin oder so, kann man natürlich machen, die Vergangenheit im Osten und im Westen und so weiter. Und dadurch eine gemeinsame Orientierung, die wieder eine soziale Orientierung wäre und so. Also vielleicht deswegen steht es hier nicht. Ja. Ich fände es auch interessant, räumlich, weil so, wie groß man sich orientiert. Also ich weiß nicht, ob das in der sozialen Dimension ist, sondern wenn man sagt, okay, ich orientiere mich an dem Dorf, in dem ich wohne, ich orientiere mich an der Stadt, ich orientiere mich an dem Land, ich orientiere mich an dem Kontinent. Ja. Ja, wobei das ein gesellschaftlicher Raum wäre, sozusagen. Ja. Das ist mir das mit dem sozialen Unterschmack. Ja, ja. Ja, ja, ja. Man kann, und das heißt nicht, wenn hier jetzt nicht der Raum steht oder auch nicht die Gesellschaft steht, dass damit das Konzept nichts taugt oder sowas, sondern das kann man ohne weiteres, man kann noch mehr Dimensionen dazu nehmen oder sowas. Es gehört aber immer in die drei Komponenten mit rein. Das heißt, die drei Komponenten differenzieren sich in dieser Art und Weise. Und nicht nur in dieser, wie es hier steht, sondern eben man kann es ausweiten auf, wenn es nötig ist von der Fragestellung her, auf die räumliche Dimension oder auf die historische Dimension und so. Also, wichtig ist, wir machen ja nicht einfach irgendein Orientierungskonzept mit den drei Komponenten, damit wir gut forschen können, sondern wir legen ja Wert darauf, dass wir uns in dem Kontext, in dem Forschungs methodischen Kontext der kritischen Psychologie bewegen, und da spielt eben dieser Begründungsdiskurs eine große Rolle und für uns auch. Also wie begründen Leute auch ihre Orientierungen und ihr Handeln? Ihr Handeln und Handeln besteht ja wieder aus Orientierungshandlung und anderem Handeln. Und ja, und von daher findet die ganze Forschung dann im Begründungsdiskurs statt. Und hier habe ich jetzt das eben rausgenommen. Ich habe nicht gesagt, es gibt eine gesellschaftliche, zeitliche, soziale Dimension und eine gesellschaftliche Dimension, sondern es gibt auch eine gesellschaftliche Dimension, die aber in Beziehung steht wieder zu diesen subjektiven Orientierungen. Das war das, was ich vorher mit diesem Schema, dem Forschungsschema gezeigt habe. Also in diesem vorherigen Schema, wenn Sie sich erinnern, das von unten nach oben aufsteigend beginnt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist ja ein sehr schönes geschlossenes System. Es könnte sein, dass man jetzt den Schluss daraus zieht, ach so, ja, es ist so, Orientierung, es besteht aus drei Komponenten bei einem Menschen und alles ist ineinander gefügt und so, also kann man nichts machen, weil da kann man nichts mehr ändern dran und so weiter, weil wenn ich eine Orientierung ändere, ändert sich ja vielleicht nicht das Ganze und so weiter. Diesen Verdacht wird auch nicht durch den Verweis auf den Begründungsdiskurs aus der Welt geschafft oder so, sondern da kommt es halt darauf an, ob es Widersprüche gibt. Und es gibt bei allen sozusagen, auch bei uns, gibt es in unseren Orientierungen Widersprüche. Also es gibt Leute, die ich sehr gerne anhöre und finde, dass sie tief denken, ganz toll Sachen erfassen, aber wenn man dann anguckt, wie sie, was weiß ich, mit ihrer Frau umgehen oder so, dann denkt man, wow, was ist da los? Also es gibt sozusagen zwischen Anspruch und Wirklichkeit gibt es dann auch Differenzen und so weiter. Und es kommt sozusagen auf diese Widersprüche an, wenn man etwas verändern will. Also nicht, es kommt nicht darauf an, die Leute dann zu überzeugen, wie diese Gesellschaft wirklich ist. Jetzt sage ich es dir mal, wie es wirklich ist, nach dem Motto. Das kann man zwar machen, aber es wird nicht viel nützen erstmal. Sondern ich muss gucken, ob es dann Widerspruch gibt oder ob es Widersprüche gibt in diesem Orientierungssystem und im Verhältnis vom Orientierungssystem zum Handlungssystem. Und das versuchen wir, das ist nicht ganz einfach, wie Sie sich vorstellen können. Und da komme ich jetzt auf ein Projekt zu sprechen, das wir derzeit durchführen. Das mache ich als letztes. Wie lange geht das eigentlich? Bis 3, glaube ich, oder wie? Oder bis 3:30? Ja? Bis 15:30 Uhr. Okay. Vielleicht hören wir ein bisschen früher auf dann. Muss man mal sehen. Also, ein Projekt als Beispiel. ich gehe ein bisschen ausführlicher auf dieses Projekt ein, damit Sie nicht nur so, was jetzt war alles sehr abstrakt oder so, damit Sie nicht nur sehen, ach so, ja, so wird da geforscht mit diesen drei Komponenten und so weiter, weil das, wie das in der Praxis ausschaut, das kann man sich dann schlecht vorstellen. Und wir führen ein Projekt durch, ich glaube, das kommt hier noch, ja, ein Projekt durch, das heißt Rechtspopulismus und Rassismus im Kontext der Flüchtlingsbewegung, eine Regionalanalyse zur politischen Kultur. Das Projekt ist folgendermaßen entstanden und das ist wichtig für den Beginn unserer Forschung. An dem Beispiel, an diesem Beginn sieht man, dass wir nicht einfach schon eine Theorie hatten und dann haben wir in der Realität versucht, ob die stimmt oder ob die nicht stimmt oder fruchtbar ist oder nicht und so weiter. Wie ist diese Theorie entstanden? Ja, wie ist dieses Projekt entstanden? Das Projekt ist so entstanden, dass in einer Region bei uns, Zollernalbkreis, der Leiter der IG Metall aus dieser Region auf mich zu und hat gesagt, dort wo er IG Metall-Vorsitzender ist, breiten sich diese rechten Tendenzen unheimlich stark aus. Er weiß nicht, warum und was das sein soll und so weiter. Und er möchte mich zum Vortrag einladen. Hat er mich zum Vortrag eingeladen. Er wusste von mir, weil dieses erste Buch, das hier liegt, das ist auch mit Unterstützung der IG Metall in einer anderen Region durchgeführt worden. Und jetzt geht es aber um eine neue Situation. Deswegen kann dieses Projekt nicht heißen wie dieses hier. Rechtsextremismus und sein Umfeld, sondern das heißt halt jetzt Rechtspopulismus und Rassismus im Kontext der Flüchtlingsbewegung, weil die Flüchtlingsbewegung sozusagen ein Kristallisationspunkt geworden ist. Gut, ich habe diesen Vortrag gehalten, er fand unter Polizeischutz in einem Dorf statt, das sehr stark von Rechten geprägt ist. Und anschließend haben wir uns zusammengesetzt und dann hat er hat dann gesagt, er würde sich freuen, wenn wir in dieser Region, Zollernalbkreis, auch ein Projekt durchführen könnten, weil diese Forschung, wie wir sie betreiben, auch gleichzeitig ein Versuch ist, in der Realität Einfluss zu nehmen. Das ist jetzt was anderes sozusagen. Wir sind nicht in Distanz zur Realität, untersuchen das heimlich oder so, sondern es ist ein bewusster Eingriff in die Realität. Und der muss als bewusster Eingriff geplant werden und als Forschung. Also, wir haben überlegt, bei welcher Gruppe haben wir einen Zugang. Wir wollten nicht mit Rechtsextremisten forschen. Es gibt verschiedene Gruppen dort oder so. Und wenn wir da uns, was weiß ich, über Mittelsmänner einschleißen hätten lassen oder irgend sowas, das geht im subjektwissenschaftlichen Sinn gar nicht. Uns interessiert nicht, wie die Rechtsextremen sind, sondern uns interessiert, durch was werden sie unterstützt und inwiefern ist das, was sie machen, erfolgreich bei anderen in dieser Region und inwiefern ist die Kultur dieser Region schon ein guter Nährboden für Rechtsextreme. Es wäre schlecht gewesen, wenn das Projekt jetzt so geändert hätte, dass alles genauso ist wie in der anderen Region und zu der anderen Zeit. Es ist nicht so. Und das ist auch das Interessante dran. Ja. Weil ich muss vom Subjektstandpunkt dann ausgehen und sozusagen und dann darf ich nicht die Leute täuschen. Also ich darf nicht so. Ja, wenn ich sozusagen deutlich mache, dass ich ihr Gegner bin und ich bin ihr Gegner, dann werden sie mich nicht zu sich bitten, damit ich meine Untersuchung bei ihnen durchführe. Und dann werden wir in Diskrepanz stehen zueinander. Ich habe mir verschiedene Untersuchungen die mit Rechtsextremisten gemacht worden sind, habe ich mir angeguckt, Und ich fand es nicht nur schwierig, sondern auch ziemlich deprimierend. Also jemand zwei Leute stellen sich immer mit der Bierflasche zu einem ganz bestimmten Gang dazu und verbringen Stunden damit und behaupten immer, dass sie eigentlich als Menschen prima finden und so weiter und müssen immer mitmachen überall und das ist ihre Forschung. Das will ich nicht, kann ich nicht und es gehört zum subjektwissenschaftlichen Forschungsprinzip das Intersubjektivitätsprinzip dazu. Wenn es eine Gruppe gäbe, die sagt, du bist ein Linker, komm doch mal oder so, interessiert uns oder so, dann würde ich da schon hingehen, aber das ist mir noch nicht aufgefallen. Ja. Welche sind das? Also wenn das Kriterium ist, ob ein Intersubjektivitätsverhältnis herzustellen ist. Ich nehme Sie als Subjekt wahr und Sie nehmen mich als Subjekt wahr. Die Sozialarbeiter, die wir in dem Kontext kennengelernt haben, die machen es meistens so, dass sie die Leute selber nicht als Subjekt wahrnehmen, sondern nur als auch Menschen. Also zum Beispiel kam ich dazu, wo dann ein Sozialarbeiter gesagt hat, du sollst doch da nicht immer das Hakenkreuz hinschmieren, du dummer Mensch. Das macht man doch nicht. Das war sozusagen seine Vorstellung von Umgang mit der Sache. Er hat sich nicht auseinandergesetzt damit, warum der ein Hakenkreuz hinmalt und so weiter, sondern er hat einfach nur ihn herabgesetzt. Der versteht es halt nicht anders, nach dem Motto. Und die Haltung ist keine Intersubjektivitätshaltung, das ist eine Haltung, mit der Sozialarbeiter versucht, auch mit dem Rechten noch irgendwie klarzukommen. Ja. Ich würde das mal nochmal unterscheiden, glaube ich, zwischen eingreifender Forschung und einer eingreifenden sozialen Arbeit. Mhm. Ich habe im Jugendzentrum, da habe ich es auch mal mit rechten Sprüchen nochmal zu tun. Und das ist dann es gab so in den 90er Jahren gab es einen Diskurs zur akzeptierenden Arbeit mit rechten Jugendlichen. Die ganzen Projekte sind alle angeschafft worden. Der ganze Kontext gibt es gar nicht mehr, weil es total Unsinn war. Die ganzen Projekte sind vollkommen Unsinn gegangen, aber ich kann mit Rechten kann ich in einem bestimmten Kontext arbeiten. Mhm. Das geht. Zum Beispiel daraus der Raum, in der stattfindet, dass da so eine Atmosphäre herrscht, die wo Diskriminierung markiert wird, als was das ist. Mhm. Da drin kann ich mit Rechten arbeiten. Ja, aber wenn ich einen Raum habe, hier, der rechts versetzt ist, ja, wenn ich zu dem hingehe, ja, dann kann ich es vergessen. Ja. Ja. Also ich kenne, es war nach der Wende, wurde ein Programm aufgelegt, Jugendhäuser im Osten zu errichten. Und das hab ich verfolgt. Da hat die Brinkfriede Scheuer auch, war da ein bisschen forschend mit beteiligt und so. Und es lief so ab. Man hat also ein Jugendhaus, etwas zum Jugendhaus erklärt sozusagen. Und dann war der erste Schritt. Und zwar hat man das in den Orten gemacht, wo man gemerkt hat, dass da die rechten Tendenzen ziemlich stark sind. Man wollte die Leute von der Straße und man wollte sozusagen nicht, dass diese rechten Tendenzen sich ausbreiten, sondern über Sozialarbeit vermindert werden. Und der Effekt war der, dass dann die rechten Gruppen sofort eingezogen sind in die Jugendhäuser und dann hat man einen Sozialarbeiter angestellt. Und was, und ich kann mich erinnern an so ein Interview mit einem Sozialarbeiter, der hat gesagt, ja, er kommt wunderbar mit den Menschen aus und so weiter. Und da hat sich herausgestellt, dass er nämlich auch zu dieser Gruppe dazugehört. Also sozusagen für die Rechten einen rechten Sozialarbeiter, und zwar nicht nur einen rechten, sondern MPD. Und das heißt, die ganze Strategie ist im Grunde genommen an der Stelle baden gegangen. Und das ist kein Intersubjektivitätsverhältnis, wenn ich einen MPDler zum Sozialarbeiter mache oder der MPDler erforscht seine Mitfreunde. Und der kann es auch nicht richtig erforschen, weil er natürlich die Sache anders sieht und sozusagen ihm fehlt der Abstand zu den ganzen Geschichten. Und Sie haben offenbar so ähnliche Erfahrungen gemacht, ja. Ja, dieses Aktivitätsprogramm, auf das du mich jetzt bezogen hast, ein Aktivitätsprogramm gegen Aggression und Gewalt, da war ja... Gegen Aggression und Gewalt hieß das, glaube ich, ja. Ja, aber gegen Aggression und Gewalt, das in der Bundesregierung damals aufgelegt worden ist, das war ja unter Leitung von Lothar Gümüllisch. Und da hat es dann ja auch eine sehr große auch Tagung gegeben, zur Auswertung und der widersprüchlichen Zugangsweise. Und da waren aber noch andere sehr interessante, fand ich jetzt, Auswertungsergebnisse, auch zum Teil als Forschungsergebnisse, wo das schon herausfordernde Aktivitäten waren, jetzt also zwischen jetzt auch Interviews, die geführt worden sind mit Sozialarbeitern, die in diesem Projekt aktiv gewesen sind, und deren Erfahrungen mit diesen Jugendlichen. Und da sind schon jetzt, also sagen wir mal, aus der pädagogischen Beziehung heraus, akzeptierende Arbeit, das war nur ein Strang, weil das ist sehr kritisiert worden, die akzeptierende Jugendarbeit, ja. Absolut. Wie wollen wir dann sozusagen an das Handlungsrepertoire der Jugendlichen herangehen, wenn wir das akzeptieren müssen, verstehen und der Zugang war ja immer zu sagen, das Verstehen auf der einen Seite und das Erklären auf der anderen Seite und in einen Austausch zu kommen. Und da sind schon auch nochmal Ergebnisse rausgekommen, dass das ist herausfordernde Jugendarbeit. Die kann manchmal so weit gehen, dass ich auch als Sozialarbeiterin an meine Grenzen stoße. Das heißt, ich kann ja nicht mehr weiter mit den Jugendlichen lernen. Auf die meine ethischen Prinzipien, aber dass das herausfordernde Jugendarbeit ist. Also da sind sehr differenzierte, also dann auch Ergebnisse in diesem Arbeitsbericht gewesen. Was ich noch finde, also als Idee, also es gibt ja auch diese Forschung, also mit Jugendlichen, die dann aus der Szene aussteigen. Also dass ich die Aussteiger reflexiv versuchen würde, gell, zu fragen, was haben sie denn damals also empfunden in der Szene? Warum haben die da mitgemacht? Warum leisten sie so attraktiv? Warum ist Gewalt auch eine lustvolle Aktion für sie gewesen? Das wäre auch nochmal, sagen wir mal, Forschungsmethode. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Auch nochmal Zugang, gell? Die Leute, die aus der Szene aussteigen. Ja. Sie wollten noch? Ja, irgendwie wollte ich doch nochmal anmerken, dass ich trotzdem nicht ganz verstehe, warum das nicht möglich sein sollte mit jemandem, der aktiv ist. Vielleicht, ja, weil ich mir vorstelle, dass auch mit einem Intersubjektansatz so einem Menschen begegnen kann und dann auch eine Situation herstellen kann, in der offen geredet werden kann. Also ist vielleicht schon ein bisschen naiv gedacht, aber ich finde es sehr radikal zu sagen, es geht nicht. Weil das ist, glaube ich, auch eine individuelle Situation wieder. Und, ja, also das von vornherein auszuschließen, dass es die Möglichkeit gibt, trotz einer anderen Haltung in dem Moment als forschende Person, sich mit dieser Person auseinanderzusetzen, von Subjekt zu Subjekt, finde ich schade. Ja, ich finde es auch schade, aber ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht. Also wir haben bei diesem ersten Projekt, war es so, dass wir dann, weil wir die Gegend gar nicht so, die war ein bisschen weiter entfernt von uns sozusagen, da hatten wir gar keinen Bezug dazu. Man braucht bei diesem Intersubjektivitätsprinzip, da braucht man, wenn man regional forscht, dann braucht man sozusagen einen Bezug zu der Region, man muss wissen, was da los ist. Und deswegen haben wir geguckt, ob da nicht jemand ist, der mit uns da zusammenarbeiten könnte. Und da war dann ein Sozialarbeiter, der selber auch schon geforscht hatte und so, und der hat da mitgemacht. Und hat auch beobachtet und war in der Jugendarbeit natürlich beschäftigt und so weiter. Und da haben wir festgestellt, dass ziemlich schnell ein problematischer Effekt auftritt, nämlich, das nennt man in der Forschung Going Native. Going Native. Das heißt, nach einig, als er dann mal kam, hat er gesagt, Also manchmal wird das schon übertrieben. Das ist eine Gruppe von Jugendlichen, die haben überhaupt nichts getan, die sitzen da so gemütlich und trinken ihr Bier und ich bin auch da dabei gewesen und so. Und dann ist einem Jugendlichen ist dann, war die Bewegung zu schnell, ist ihm die Hand ausgerutscht und ist die Bierflasche hinten in die Fensterscheibe von einem Haus rein. Zufälligerweise hat da der Vorsitzende der türkischen Gemeinde gewohnt. So ein Pech. Was natürlich Unsinn war, weil das die Bierflasche ist bewusst, der wusste, dass da wer da wohnt. Und deswegen saßen die da davor. Aber der Sozialarbeiter wollte sich das schönreden, in bestimmter Weise. Allgemeine Aussage. Also ich sehe ein, dass man eine eigene Untersuchung machen könnte mit so Aussteigern zum Beispiel. Das kann ich mir vorstellen, weil die dann offen sind, darüber nachzudenken, warum sie wie, was und geworden sind und wie das bei ihnen ist und vielleicht auch Interesse haben an mir selber, was ich eigentlich meine und wie das mit dem zusammenpasst, was sie meinen oder so. Aber solange die nicht offen sind, ist es sehr, sehr schwierig. Ich werde nachher dann noch was, weil wir schon forschend tätig waren dort mit Auszubildenden, da haben wir so ein paar Erfahrungen gemacht, die werde ich noch berichten, ja. Ist das für Sie ganz klar mit Rechten assoziiert? Weil das ist für mich, würde ich sagen, auch jemand, der keine konkrete politische Orientierung zum Beispiel hat oder so, könnte ja für mich für sowas völlig unzugänglich sein oder für einen intersubjektiven Ansatz. Ja. Das ist auch oft so, dass Interviews einfach nicht gelingen. Die kann man anschließend wirklich wegschmeißen. Weil man feststellt, der hat einfach nur das gesagt, wo er denkt, dass man das hören will. Ja, mir geht es nur darum, dieses Rechts-Links-Schema aufzulösen, weil das sonst so auch ein Problem sein kann. Ja. Aber wie gesagt, das Projekt heißt Rechtspopulismus und Rassismus im Kontext der Flüchtlingsbewegung. Und dann heißt es eine Regionalanalyse zur politischen Kultur. Das ist ein Hinweis darauf, dass wir nicht die rechtsextremen Szenen untersuchen, sondern die politische Kultur. Das heißt, die Leute einfach ohne Ansehen der Person erst einmal. Ohne auszuwählen, ein Rechter oder so. Oder ein Linker. Wollt noch jemand? Nee, gut. Im Handbuch offene Kinderjugendarbeit, das ist ein Riesenwälzer. Da ist ein Aufsatz drin, wo es genau darum geht, halt in dem Bezug, den ich halt in dem Raum zu bestimmten Leuten. Ne? Und da macht Burkhard Müller macht den Schein und braucht zwischen einer Ziegler- und einer Trapper-Metapher. Das finde ich total spannend in dem Zusammenhang, weil Ziegler, damit meint er, Sozialpädagogen, die auf einem bestimmten Feld arbeiten, dann beackern, welche Experten sind. Ne? Die Trapper sind diejenigen, die Kontakt aufnehmen mit Menschen. Und da geht es sehr viel um Orientierung. Es geht nämlich darum, gemeinsam halt, also dass sich jemand mit vorschreibt, welcher Weg der richtige ist, sondern jedes Mal gemeinsam so erkundet, der Trapper, der hat Orientierung. Wo er hin will. Spuren lesen oder auch es geht darum, Überblick zu vermitteln, halt um Informationen zu geben, was kommt auf mich zu, wenn ich den Weg gehe oder den Weg gehe. Ne? Mhm. Der Weg ist vielleicht leichter, wie aus einer Autobahn, dann gibt es aber noch so einen Trampelpfad, der gibt mich auf einen viel höheren Punkt, weil der ist aber auch beschrieben. Ja, ne? Das ist halt dieser Einkauf damit. Nicht nur so das Instrumentelle, einfach nur erfahren über die Menschen. Mhm. Und das ist nämlich der wichtige Punkt. Halt. Und da ist dann auch die kritische Psychologie auch wieder betrieben. Ne? Also, wenn es darum geht, einzutragen. Ne? Und halt nicht für, sondern mit den Menschen. Ja. Also, unter dem Gesichtspunkt, dass wir eben dann mit rechten Kulturen zu tun hatten, also auch, obwohl wir überhaupt nicht keine Auswahl getroffen haben, weil die politische Kultur in der Region selbst schon den Touch hat, eine Nähe aufweist zum Rechtspopulismus, hab ich mir überlegt, ja, was kann man da dagegen tun? In der kritischen Psychologie nachgeguckt, also oder Gedächtnis. Und dann sagt der Holzkamp, und das ist sicher ein guter Ansatz, dass eigentlich das Prinzip der Selbstfeindschaft gilt. Selbstfeindschaft, das heißt, ich meine mir zu nützen mit einer bestimmten Handlung, aber eigentlich schade ich mir, ich weiß es nur noch nicht. Und also wenn ich ganz egoistisch handle sozusagen, meine ich nütze mir, aber eigentlich schade ich mir, weil ich meine sozialen Beziehungen damit kaputt mache. Da gibt es eine Reihe von Beispielen, die er selbst genannt hat. Und mir ist aufgefallen im Kontext, dass das sehr nah an der therapeutischen Situation dran ist. Da ist ein Klient und da ist der Therapeut und dann sagt er was und dann stellt man auf Dauer gemeinsam fest, dass da ein selbstschädigendes Verhalten vorliegt, das dem Leuten erst langsam bewusst werden muss. Und das ist sehr schwer, wenn man mit Berufsschülern arbeitet. Also wenn ich Interviews mache mit Berufsschülern. Also ich habe schon überlegt, ob ich nicht auch was mitbringe, was man dann zeigt oder sowas, aber es würde zu weit führen oder so, aber ich schildere eine Situation. Zwei Jugendliche sitzen mir gegenüber, wir machen Tandem-Interviews. Also zwei Berufsschüler. Vorher hatten die zwei an einer Fokusgruppe teilgenommen, an einer Diskussionsgruppe, wo sie untereinander diskutiert haben. Die haben wir auch aufgenommen oder so, aber die haben untereinander diskutiert. Und dann haben zwei davon haben dann gesagt, ja, wir nehmen an Interview teil. Dann haben sie, war das Tandem-Interviews. Saßen die zwei mir gegenüber, ich habe es auf Video aufgenommen und so weiter, das wussten sie auch und so, und habe gesagt, jetzt guck mir mal, Flüchtlingsbewegung, das heißt ja im Kontext der Flüchtlingsbewegung. Wie seht ihr das mit der Flüchtlingsbewegung und so, so ungefähr waren die Fragen. Und das war eine sehr schwierige Situation für mich, weil ich musste sozusagen denen zugestehen, dass sie die ganzen rechten Orientierungen unwidersprochen von sich geben können. Also die haben dann gesagt, ja, ich habe nichts gegen die Flüchtlinge und so weiter, aber ich halte mich an das, was ich beobachtet habe. Und wenn ich sehe, dass ein Flüchtling ein iPhone 6 hat, damals 6, jetzt 7 glaube ich oder so, aber ein iPhone 6 hat, ganz neues Handy und so weiter, dann weiß ich, dass der betrügt und so. Da habe ich dann nicht so eingegriffen, dass ich gesagt habe, hallo, das ist aber ein Flüchtling, dieser Flüchtling nicht ein armer Mensch an sich oder so, sondern ein Flüchtling, ob der Geld hat oder nicht und so. Und außerdem weißt du auch nicht, wozu er dieses iPhone braucht und so, weil er vielleicht zu seiner Heimat Beziehung herstellen muss regelmäßig und will, weil er sonst untergeht oder Sprachen lernt oder was weiß ich was und so. Ich habe nicht eingegriffen, weil wenn ich da so eingreife oder so, dann kommen wir in eine Auseinandersetzung, weil es ganz deutlich war, dass sie eigentlich vom rechten Flügel sind. Dann hat der so zögernd immer irgend so Sachen gesagt, die man so oder so interpretieren konnte, und dann der neben ihm, der hat die dann zugespitzt. Der neben ihm, von seiner Geschichte her, war Aussiedler, also aus Russland kommend, in früheren Zeiten. Also in früheren Jahren. Und der hat sich getraut, sozusagen das zuzuspitzen, was der andere nur angedeutet hat. Und der hat also dann gesagt, ja, das ist ja klar, die wollen da nur hierher kommen, damit es ihnen gut geht, und wie geht es uns dann und so weiter. Mein Vater, als der hierher kam, der musste hart arbeiten und hat das auch gemacht, aber die wollen ja keinen Schritt arbeiten und so weiter. Tja, was soll ich machen in so einer Situation? Es ist kein Rechtsextremer, mit dem ich nicht reden kann. Und sie waren auch aufgeschlossen. Aber sie wollten mich überzeugen. Die wollten mich überzeugen. Das heißt, sie zum Schluss hat er dann gesagt, ja, was die da oben machen, ganz oben, da, das wissen wir nicht und das wissen sie nicht. Wir werden da eh nur reingelegt und so weiter. Das werden sie mir doch wohl zustimmen können und so weiter. Ja, und ich habe zwar eine narrative Nachfragephase gemacht, wo ich dann auch so ein bisschen meine Meinung gesagt habe, aber unwesentlich. Weil es ging ja um Forschung, ich wollte ja von ihm was wissen und nicht eher von mir eigentlich. Das ist sehr schwierig. Also das war jetzt nicht so, dass alle die Interviews so ausgefallen sind, es gab ganz andere Interviews auch noch und so, oder auch so aus so Unterstützern und so weiter, die dann gar völlig anders argumentiert haben, wo man dann viel leichter so eine Intersubjektivitätsbeziehung herstellen konnte. Aber in dem Fall sozusagen haben die einerseits versucht zu verdecken, dass sie auf der AfD-Seite stehen. Ich habe dann gefragt, würdet ihr den AfD wählen? Und der Junge aus der Aussiedlerfamilie, der hat dann gesagt, nein, auf keinen Fall, weil die sind ja alle Deppen. Die kapieren ja gar nichts oder so. Das heißt, es hat sich herausgestellt, dass er sich eher rechts von denen noch verortet hat oder so. Aber was soll ich machen in so einer Situation als Forscher? Ich muss ihn zu Wort kommen lassen. Es ist seine Orientierung. Und diese muss erstmal geklärt werden sozusagen. Und dann käme dieser Prozess, wo ihm klar wird, dass da ein Prinzip der Selbstfeindschaft drinnen steckt, wo er selbst einsehen kann, dass er sich selbst schadet damit. In ein paar Fällen ist es gelungen. Also zum Beispiel, wenn ziemlich viele haben immer angefangen zu sagen, die sollen sich nach unseren Regeln richten. Wir haben feste Regeln, wenn sie sich benehmen, dann sind sie hier willkommen, wenn sie sich nicht benehmen können, dann sind sie nicht willkommen, dann sollen sie wieder gehen oder so. Und dann dieses sich benehmen, sich nach den Regeln richten und so weiter, das konnten wir dann schon deutlich machen, dass sie eigentlich nur versuchen, sich da nach den geltenden Regeln zu richten. Und ob das wirklich nur ihr Ding ist, diese Regeln zu befolgen, oder ob es nicht auch noch was anderes gibt und so weiter. Da waren dann zum Teil so Überlegungen dann fällig bei Leuten. Aber selten. Wir hatten einmal eine Situation, die fand ich eigentlich ziemlich gut. Und da merkt man dann erst, dass man über empirische Forschung in Bereiche reinkommt, in die man sonst nie reinkäme. Da war eine Diskussion, eine Mitarbeiterin im Projekt hat ein Interview mit einem Jugendlichen geführt. Und dann kamen die anderen Jugendlichen, die schon fertig waren mit den Fokusgroups und Interviews, die kamen dann und sind stehen geblieben und haben zugehört. Und zwar nicht deswegen, weil sie gerade nichts zu tun hatten, sondern man hat deutlich gemerkt, dass sie sehr interessiert sind, dass dieser Jugendliche für sie auch wichtig ist. Und der Jugendliche hat gesagt, der Jugendliche, okay, und der Jugendliche hat gemeint, er versteht nicht, warum er in Deutschland die deutsche Fahne nicht zeigen darf. Das ist doch in allen Ländern üblich. In Italien, alle schwenken sich die Fahnen, in Türkei, in Spanien, überall. Keiner geniert sich, nur die Deutschen. Und das hat eben was mit ihrer Vergangenheit zu tun und so. Sie schämen sich wegen ihrer Vergangenheit, deswegen können sie keine Fahnen zeigen und so weiter. So hat er argumentiert. Und da sind alle stehen geblieben, haben sich das angehört. Und dann haben wir gefragt, ja, wo kommst du her? Und dann hat er gesagt, ich komme aus Italien. Also das war dann ziemlich gut, weil damit sozusagen dieses Nationalistische ist ein bisschen aufgelöst worden. Dadurch, dass er gesagt hat, er möchte die deutsche Fahne als Italiener sozusagen, als italienischstämmiger. Und so. Und das hat dann die Interviewerin auch so ein bisschen in die Waagschale geworfen und so. Und dann war der sehr aufgeschlossen da. Dann hat er gesagt, ja, so richtig Deutscher bin ich ja eigentlich nicht oder so, aber ich verstehe es halt als Italiener nicht mit der Deutschen und so weiter. Und dann war das eine Diskussion, die alle interessiert hat und die aber nicht einfach nur in dieses nationalistische Fahrwasser gegangen ist. Ja, bitte. Also, es sind dann eigentlich quasi zwei Ziele drin. Das eine ist quasi der Forschungsgegenstand und das andere ist die politische Intervention. Ja. Für mich ist so ein bisschen das Gefühl, dass quasi die Methode aber eigentlich ein bisschen mehr auf den Forschungsgegenstand geht und weniger auf die politische Intervention. Mhm. Also, ich persönlich finde tatsächlich einfach wirklich, also eigentlich genau das, was wir jetzt gerade erklärt haben, also wahnsinnig schwierig vor in so einem Interview quasi. Halt da Orientierungen oder wenn man es mainstream-psychologisch einstellt oder was man da zu ändern. Also weil es ja wirklich einfach schon, was wir gesagt haben, einfach diese Grundsätze und die Grundlagen von den Orientierungen, das ist ja auch wirklich sehr tiefe Sachen, so auch teilweise ja viele wahrscheinlich nicht bewusst und so. Mhm. Also das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Und ich glaube, also da finde ich es interessant, also ich habe Schwierigkeit mir vorzustellen, irgendwie eine Methode vorzustellen, die quasi gleichzeitig die Intervention und Forschung gleichberechtigt im Raum ist. Ja, es ist nicht einfach. Es gibt ein Übergewicht der Forschung, das habe ich sozusagen da auch deutlich gemacht. Aber was ich nicht dazu gesagt habe, es war so, wir wurden angekündigt. Da haben wir Wert drauf gelegt, sozusagen. Wir haben das organisiert. Nicht einfach in die Schule rein, das dürfen wir sowieso nicht. Es musste über die Schulleitung gehen. Und dann haben wir zur Schulleitung gesagt, es geht um den Rechtspopulismus und im Kontext der Flüchtlingsbewegung. Und wir sind in Sorge. Und dann hat die Schulleitung in den Schulen, wo es durchgeführt werden konnte, hat gesagt, ja, da ist was dran. Das ist nicht so einfach hier oder so. Und das war schon das Erste. Dann haben sie uns die Tür geöffnet, sozusagen. Und dann wurden Klassen ausgewählt und so weiter, aber nicht, das ist eine ganz rechte Klasse oder so, sondern wer halt Zeit hatte und so weiter, wurden Klassen ausgewählt. Und dann haben wir vor der Klasse, wir wurden schon angekündigt, dass wir welche sind, die über den Rechtspopulismus forschen. Und dann sind wir da reingegangen und haben gesagt, wir kommen aus Tübingen und wir sehen das für problematisch an, die Entwicklung. Und wir untersuchen die Beziehung von euch zu dem Rechtspopulismus, der sich so breit macht. Und da lassen wir euch erstmal einen Fragebogen ausfüllen, dann eine Gruppendiskussion und dann Einzelinterviews, Tandeminterviews. Und dann haben sie einen Fragebogen gekriegt, der ganz offen strukturiert war. Also nicht so wie in der Psychologie üblich, der Einleitungssatz ist, es geht um deine besondere Befindlichkeit oder irgend sowas. Wo jemand merkt, da wird er einfach im Unklaren gelassen. Sondern der Fragebogen war ganz klar gegliedert, politische Orientierungen stand da. Da waren dann rassistische und so weiter, wurden abgefragt sozusagen. Und es gab auch dein Umfeld, die Beziehung zu deiner Gegend und so weiter. Und dann hatten sie den Fragebogen vor sich liegen, den haben wir nicht gleich eingesammelt oder so, sondern nachdem sie ihn ausgefüllt hatten, hatten die den Fragebogen vor sich liegen, sind in die Gruppe mit dem Fragebogen gegangen. Die Gruppe haben sie selbst gewählt, also mit wem sie zusammen diskutieren wollen, Fünfergruppen, Sechsergruppen, Vierergruppen oder so. Durften sie auch selbst entscheiden und dann haben sie angefangen zu diskutieren darüber. Und als sie damit fertig waren, kamen dann die Tandem-Interviews und der große Vorteil war, dass sie sozusagen schon eine Orientierungstätigkeit hinter sich hatten, als sie dann das Interview gemacht haben. Sie haben also im Grunde genommen wiederholt, was sie in der Gruppendiskussion schon mal zum Ausdruck gebracht haben, aber noch nicht so klar benennen konnten. Und so. Und dann mussten sie sich sozusagen mit uns auseinandersetzen. Sie wussten genau, dass wir nicht einfach ihre rechtspopulistischen Freunde sind. Aber wir waren auch nicht die Feinde oder so, sondern wir waren die Untersucher. Wir wollen es einfach wissen. Und so. Und ich glaube, das ist schon eine Form von Intervention gewesen. Allein das. Und was wir dann sozusagen in der Diskussion mit Ihnen, nachdem Sie sich geäußert hatten im Interview, wo ich gesagt habe, narrative Nachfragephase, was Sie dann, ob Ihnen das was genützt hat oder nicht, das weiß ich nicht, oder ob Sie dann ans Nachdenken gekommen sind, wahrscheinlich nicht, weil das ist dann eher ein bisschen, das geht dann eher schon ein bisschen auf Konfrontation dann. Das sehe ich nicht so und so weiter. Und das, aber das war nicht der einzige Punkt. Also wenn Sie eine Idee haben, wie man es besser machen könnte. Ja, bitte. Ich glaube, das ist halt auch schwierig, wenn ich irgendwo hinkomme. Also ich habe ein Netzwerk für Demokratie und Courage jetzt eingearbeitet. Und da habe ich dort auch so den Unterschied dann auch gelernt. Also schon auf einer Jugendarbeit, ich arbeite seit Jahren im Jugendzentrum, da kenne ich die Leute teilweise seit Jahren. In diesen antirassistischen Projekten, da komme ich ja hier für einen Tag in eine Schulklasse rein. Ne? Also ein Unterschied. Ne? Und bearbeite mit dem ein Thema. Das hat ja auch ist ja auch ein Stück weit halt eher so einen aufklärenden Sinn dann. Ne? Und da komme ich ja auch halt in so eine Situation halt, wo es um Kritik geht. Ne? Und wird dann so gemacht über die Methode halt. Ne? Aber ich finde halt also so diese Methoden, auch gerade so in der antirassistischen Bildungsarbeit, die sind teilweise, wenn die schon ziemlich, macht sich auch so ein Methodenfetisch ein Stück weit, weil die Methode für den Inhalt dann ein Stück weit steht. Weil hier ist in der sozialen Arbeit an sich halt schon total extrem. Ne? Also so ein Methodenfetisch. Ne? Also, eine Zusatzausbildung mitmachen, zum Beispiel systemisch oder so, ja, habe ich mal mitgemacht. Es ist so, hier ist die Methode steht über den Inhalt, die Methode verselbstständigt sich, ne? Und wenn es halt nicht wirkt, dann hat es entweder falsch angewandt oder die Teilnehmer sind falsch gewollt. Ne? Und das ist eine verkürzte Sichtweise, weil also der Inhalt von sozialer Arbeit, finde ich, ist sozialer Ausschluss im Wesentlichen halt, und muss ja in Bezug kommen zum Menschen. Halt, ja. Der Kontakt ist total wichtig, das abhängt von Raum und Zeit. Ja, also, und Raum wird dann auch oft kritisiert, so als genug Raum, jetzt eben die Raumatmosphäre. Ja, und das meine ich nämlich eben auch damit, halt mit dem Rechten, in einem rechtsbesetzten Raum zu arbeiten. Quatsch. Ja, hier in bestimmten Käfern halt hier, wo es überhaupt keinen, also wo es eine rechte Hegemonie gibt. Ne? Du bist jetzt der Bürgermeister, NPD-Ler, also bist du da. Da ist soziale Arbeit am Ende, da ist jemand anders zuständig. Ne? Also, da kann ich mit, da gibt es auch Grenzen der sozialen Arbeit, und auch zu der Kritischen, also der Psychologie, da gibt es einfach Grenzen. Ja. Ja. Also, was ich noch nicht gesagt habe, ist, es wäre tatsächlich ein bisschen kurz gegriffen, wenn wir hoffen würden, dadurch, dass wir da schnelle Intervention machen in der Schule, da ändert sich schon wortsmäßig was oder so. Sondern die wussten auch, dass wir mit der IG Metall zusammenarbeiten und dass es ein Bildungsprogramm der IG Metall auf der Basis unserer Ergebnisse geben wird. Und das ist auch fest geplant für nächsten Juni. Also erst in einem Jahr oder knapp einem Jahr oder so, dass wir dann mit Jugendvertretern vor allem aus der IG Metall dann Seminar machen oder also ein Programm machen sozusagen zum Rechtspopulismus und zur Anfälligkeit für den Rechtspopulismus und so. Und das gehört zur Intervention noch dazu. Und dann ist es auch nicht so, dass wir jetzt als Unimenschen kommen aus Tübingen da in das Gebiet rein und versuchen, was zu ändern oder so, sondern das ist eine Aufgabe der IG Metall dann. Und wenn sie sich Sorgen machen, dann müssen sie da auch sozusagen was tun. Und sie finanzieren dann auch diese Bildungsarbeit auf der Basis unserer Ergebnisse. Und das ist wichtig. Und dadurch kommen die Ergebnisse, die wir haben, auch nicht nur zu den paar Leuten da in den Berufsschulen oder so, sondern die werden dann reingetragen in ein weiteres Feld. Also dieses Buch da, das war ja sehr stark verbreitet in IG Metall, und von daher hat der mich ja dann auch eingeladen. und so, weil, dann, weil das ist sehr schwer für so eher linke Gewerkschafter, jemanden zu finden, der sie da unterstützt. Und da sind wir sozusagen dann die Unterstützer, die gleichzeitig Forscher sind. Aber der Schwerpunkt liegt auf der Forschung, was nicht unproblematisch ist, wie ich deutlich gemacht habe. Also wir waren, es ist auch so, es wäre ein bisschen problematisch, wenn wir nur Berufsschüler untersuchen würden. Weil dann würde es wieder heißen, ja, das sind halt die Berufsschüler oder so. Wobei, so schlimm war das nicht, also nicht so, dass ich da irgendwas Rechtes so festgesetzt hätte und sonst ist alles wunderbar oder so, sondern das, die waren gar nicht so das Problem. Sondern wir haben dann auch noch Interviews gemacht mit Jugendvertretern und mit Betriebsräten. Die Betriebsräte sind meistens um die 50 rum oder so. Und zwar ganz ähnliche Interviews. Rechtspopulismus, was bedeutet das und für dich und für und in der Gewerkschaft und so weiter. Und das mit den Jugendvertretern, das war ganz interessant, weil da ist das Intersubjektivitätsverhältnis dann ziemlich klar gewesen. Also ich kann mich erinnern, ich habe angefangen so ein Interview mit dem Satz, weil mir ging es darum festzustellen, ob die Dörfer ein Kristallisationspunkt sind für die Rechtspopulisten. Und ich habe angefangen, dass ich gesagt habe, wo kommst du her, aus welchem Dorf? Ich habe keine Ahnung, habe ich ihm gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie es in den Dörfern zugeht. Aber du weißt es, weil du bist dort aufgewachsen. Und dann hat er mir erzählt sozusagen, dass das Dorf für ihn nichts bedeutet und so weiter. Und er hat ganz genau ausgeführt, warum was nichts bedeutet für ihn und so und warum die Gegend zwar wichtig ist, aber nicht das Dorf, weil von dem Dorf haben sich die Jungen schon verabschiedet und was weiß ich was. Und dann wusste ich im Anschluss daran, ich brauche nicht mehr in das Dorf zu gehen und um zu gucken, was die Jungen denken, sondern das ist nicht der Kristallisationspunkt. In diesem Fall war es noch der Kristallisationspunkt in dem damaligen. Weil die Dörfer waren sozusagen schon von früheren Zeiten her, waren die schon stigmatisiert sozusagen in der rechten Geschichte. Und da haben die Leute von der NPD und von den rechten Kameradschaften, die wussten schon, oh, geh in das Dorf, da kommst du leicht zurecht oder so. Oder sie haben dann auch, damit sie sich dort gut einfinden, haben sie dann einfach sich bürgerschaftlich engagiert, die Rechten. Haben sie also vor dem Bürgermeisteramt, haben sie dann um einen schönen großen Baum, haben sie dann eine Sitzgruppe gebastelt. Und der Bürgermeister hat daraufhin gesagt, das sind unsere Leute. Und damit haben die Fuß gefasst sozusagen. Also das gehört schon mit dazu, dass man sozusagen nicht nur dann die, weil sonst macht man wieder die Jungen verantwortlich dafür, dass der Rechtspopulismus blüht, was ja ein Irrtum wäre, wenn man nur die Jungen dafür verantwortlich macht. Ja. Ich habe keine Ahnung, weil das ist eine doofe Frage, aber das interessiert mich, dass quasi, also es gibt ja viele Sachen, wo man sich stark unterscheiden würde. Also ich kann mir irgendwie vorstellen, dass man halt irgendwie so ein Interviews mit Top-Managern über quasi Wirtschaftsforscher oder Marktforscher oder so was führt. Ne? Mhm. Irgendwie. Ich frage mich bloß, ja, keine Ahnung, das ist ja die, keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es schon, also in dem Kontext, wahrscheinlich bei den Interviews, wahrscheinlich, also wenn es wirklich um die Erkenntnis geht, oder daraus eine Intervention zu fördern, ist wahrscheinlich schon so diese Eigenposition bewahren, aber quasi einfach den gegenüber so ein Feld lassen, einfach zu leben, so schon ein ziemlich für die effektive Ansatz ist so, dann einfach um wirklich die Gedankenketten und die Niederungen irgendwie, also die, so die, ja, wirklich krassen Sachen zu hören, genau. Ich weiß nicht genau, das waren halt quasi Interventionen irgendwie auch danach. Also ist ja eigentlich schon. Das versuchen wir schon. Ja. Das versuchen wir schon. Ich meine, wenn man es jetzt nochmal auf dieses, dadurch, dass ich da einen Break gemacht habe und dann gleich angefangen habe mit dem Projekt, wie es losging und wie es weiterging oder so, ist jetzt der Bezug zu diesem Orientierungskonzept ein bisschen brüchig vielleicht. Also, wenn man sich das von vorher nochmal anguckt mit den drei Komponenten der Orientierung oder so, dann geht es um die Orientierungstätigkeit. Es war uns sehr wichtig. Wo habt ihr eure Informationen her? Wie informiert ihr euch? Mit wem steht ihr im Zusammenhang? Die soziale Dimension der Orientierung und so weiter. Und wie läuft es dann ab? Und so. Das war, wenn sie es nicht von sich aus eingebracht haben, dann haben wir danach gefragt. Danach. Oder dann das mit den inneren Haltungen oder so, dass wir dann festgestellt haben, er will nicht rechts verortet werden. Aber er ist da. Und die meisten wollten nicht rechts verordnet werden. Heute wird man ja gleich als Nazi bezeichnet, wenn man sagt und so weiter. Das waren sehr übliche Ausdrücke und so. Und von daher gibt es sozusagen so einen unbewussten Anteil in Bezug auf die eigene Haltung und so. Und das ist auch wichtig zu wissen sozusagen. Und dann das andere, dass man die nicht für dumm verkauft und einfach meint, die sind irgendwie konditioniert von den Rechten oder so, sondern dass man sie ernst nimmt und sagt, wie ist deine Vorstellung von dieser Gesellschaft? Und dann sind sie aufgefordert, sich sozusagen da zu äußern, also zu überlegen, welche Gesellschaft will ich eigentlich oder was passt mir nicht an dieser Gesellschaft und so weiter. Also das war gut gemeint, aber ist oft dann insofern schief gegangen, als dann bestimmte rechte Positionen auch noch verfestigt worden sind dadurch. Weil sie gesagt haben, also auch mit den Leuten aus der Uni, da habe ich denen aber das erklärt und so. Ja. Witzigerweise habe ich tatsächlich überlegt, also aus einer klassisch-empirischen Sicht, dass ich glaube, dass die, ich mir gut vorstellen kann, dass die rechten Tendenzen tatsächlich stärker nach den Diskussionen waren. Also gerade wenn die Personen sich ausgetauscht haben und wenn die Personen auswählen konnten, wer zusammengeht. Weil dann hat man halt ein paar Interviews, die wahrscheinlich ein bisschen linke geworden sind, weil da waren linke oder vielleicht waren drei Linke da und die anderen haben sich nicht getraut, darüber zu sprechen. Und, und halt, keine Ahnung, die fünf Rechten, die sich zusammengesetzt haben, haben sie wahrscheinlich gegenseitig Feuer gegeben. Das fand ich interessant. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit jemandem, den ich überrascht war, dann doch eher rechts zu verorten. So, und es war wirklich so ein Abtasten. Also der sagt was und der schaut halt, wie man reagiert. Vor allem, wenn man halt so nicht ganz klar reagiert, so, dann wird es ein bisschen stärker und denkst, oh mein Gott, wo kommt das plötzlich her? Und es wird dann immer, Müsste man nicht eigentlich, um dann wirklich was zu erreichen, da Diskussionen machen, wo dann die Flüchtlinge selber auch dabei sind? War nicht dabei. Das ist ja eigentlich der Knackpunkt, um die geht es ja. Und wie wenn man interpretiert forschen, wenn es nur darum geht, über andere zu sprechen? Ja, wir haben nicht über die Flüchtlinge gesprochen, sondern wir haben eigentlich über die gesellschaftliche Situation gesprochen im Kontext der Flüchtlingsbewegung. Also nicht, wie die Flüchtlinge sind und was und so. Aber die haben tatsächlich, fast immer angefangen mit den sogenannten persönlichen Erfahrungen. Und die Tendenz war, dass sie am Anfang ganz vorsichtig waren. Man hat nichts gegen die Flüchtlinge und hier gibt es ja auch gar nicht so viele und so weiter. Und manche meinen, die würden uns die Arbeit wegnehmen. Ja, hallo, wenn mir ein Flüchtling, der überhaupt nicht Deutsch kann, mir die Arbeit wegnehmen, dann bin ich schon selber schuld, wenn ich nichts taug. Oder so haben sie dann gesagt. Und das war der Anfang. Und dann haben sie sich langsam reingeredet sozusagen. Und dann haben sie gesagt, ja, aber das geht nicht, dass die dann das Ganze... dann musste ja der Supermarkt geschlossen werden, weil die ja alles gestohlen haben da und so. Ich wusste zwar, dass das nicht stimmt oder so, aber kann nicht sagen, stimmt gar nicht oder so. Die haben sich sozusagen dann so bestimmte Ereignisse ausgedacht oder die wurden ihnen vermittelt und die waren dann der Bezugspunkt, dass man das eben nicht so lassen kann, wie es ist und so. Ja. Wie sind das so in den Antworten? Haben sich da auch so die Fraktionen innerhalb des Rechtspopulismus ein bisschen auskristallisiert, weil in der Art und Weise, wie die Fragen beantwortet wurden, zum Beispiel halt religiöser Fundamentalismus, die Aluhut-Fraktion mit den Champions, Ich kann mir vorstellen, dass die unterschiedlich argumentieren, halt auch bezüglich des Fluchtkontextes, dann auch hier so die Wirtschaftsfraktion, Nee, eher nicht. Es war eher so dieses Persönliche, der persönliche Bezug. Aber das ist, glaube ich, das ist kein Effekt der Situation oder so, sondern das ist der Effekt ihrer eigenen Situation. Also sie denken an ihre eigene Situation. Und dann überlegen sie, ob sie das akzeptieren können oder nicht akzeptieren können, was die so machen oder was sie gehört haben, dass die machen und so. Und von daher hat sich, also da waren nicht die Identitären auf der einen Seite und dann und so weiter, sondern die haben, das was interessant war, ist nicht so gewesen, dass die sich zusammengefunden haben, die das gleiche denken bei den Diskussionen, weil die wussten gar nicht genau, was die anderen denken, weil in der Schule ja nicht über solche Sachen nicht viel drüber gesprochen wird. Und auch untereinander wussten sie nicht so. Sondern das waren schon unterschiedlich. Und ich habe ein Tandem-Interview gemacht mit zwei. Ich habe die zwei gefragt, ob sie nicht teilnehmen wollen. Ja, wollen sie gerne oder so. Und die habe ich deswegen angefragt, weil ich den Eindruck hatte, ich war abseits gestanden von der Gruppendiskussion, dass die unterschiedliche Meinungen hatten. Dann wollte ich sehen, wie diese unterschiedlichen Meinungen dann jetzt ausgetauscht werden. Und dann, was war der erste Satz? Wir zwei sind uns ganz einig und die anderen in der Gruppe auch, das, weil es gibt ihnen Sicherheit. Und dann müssen sie aber, dürfen sie nicht extrem argumentieren, weil sonst lügen sie, weil ja doch unterschiedliche Meinungen da sind, sondern der kleinste gemeinsame Nenner ist dann gefragt und mit dem fangen sie dann an. Und erst wenn sie sich dann reingeredet haben, dann kann es sein, dass sie plötzlich vom Leder ziehen und sagen, ich gehe in keinen Wald mehr rein, weil da fühle ich mich unsicher, seit die Flüchtlinge da sind und was weiß ich. Und dieses, was mich am meisten beeindruckt hat, muss ich sagen, weil es nicht einfach eine innere Haltung ist oder sowas, sondern weil da ganz viel dran hängt, das ist ein Gefühl der Verunsicherung. Die war bei einigen sehr stark. Also in einem Interview war es so, dass die eine Frau dann gesagt hat, und das konnte man ja abnehmen, das war nicht so vorgesagt, damit man seine rechten Gesinnungen begründet oder sowas, sondern sie hat gesagt, mein Leben ist jetzt eigentlich schon verändert und zwar in negativster Art und Weise. Da habe ich gesagt, ja, warum denn das? Ich hatte so einen schönen Plan. Also ich wollte jetzt mein Beruf erwerben, dann wollte ich heiraten, Kinder kriegen, Hund. Alles wunderbar. Geht alles nicht mehr, weil die Zeiten sind so unsicher geworden. Man weiß nicht einmal, ob nicht eine Bombe hochgeht oder Krieg ausbricht oder was weiß ich oder so weiter. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Und da ist die Gefahr natürlich groß, dass sie dann auf den rechten Zug aufspringt, hat sie aber in dem Fall nicht gemacht. Aber sie war gegen noch mehr Flüchtlinge, weil das die Gefahr nur noch mal es stört sie sozusagen in ihrer ländlichen Idylle. Und das finde ich schon, fand ich schon ganz interessant. Also man macht dann sozusagen, wir fragen nicht einfach die üblichen Slogans ab, die rechten Slogans ab sozusagen. Also, oh ja, da ist schon wieder so einer, oh, der war aber ganz schlimm oder so. Sondern wir versuchen tatsächlich subjektwissenschaftlich zu verstehen, was mit den Leuten los ist. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir schleunigst aufhören. Ich habe gar nicht gedacht, dass es so lange dauert. Nee, aber ich habe gar nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ich habe gedacht, wir machen früher Schluss. Aber Sie waren doch interessiert, habe ich den Eindruck gehabt. An dem. Daher, vielen Dank. Thank you. Konstanze, wo gehst du hin jetzt? Triffst du... Also, und die... und der Karl-Heinz Braun, was ist mit dem? Der geht auch zu den Gesprächen. Ach so, okay. Ihr seid ja morgen auch noch da. Also. Ich glaube, die anderen morgen auch. Ja, gut. Okay. Ja. Also ich habe es zum Schluss jetzt Gott sei Dank sehr konkret gemacht, weil ich hatte ja ein ungutes Gefühl, dass ich alles mit diesen Theorien und wie man zur Theorie kommt und so. Das habe ich auch ein bisschen abgekürzt. Ja. Weil das also ich fand schon auch sehr spannend dann. Also mit der Raumdimension. Ja, genau. Die geht nicht in der zeitlichen auf und in der sozialen. Ja, genau. Wir sehen uns, glaube ich, auch jetzt. Genau. Ja, schön. Okay. Ja. Ciao. Ciao. Ja, wie war's? Ich habe da nicht drauf gedrückt. Da muss ich.